Die Leiden des jungen Winkler. Band 2. Von Dr. Ohl. Erstens. Der alte und der neue Rainer. Der alte Rainer. Bild 1 hat Seltenheitswert, es zeigt Rainer beim Lächeln. Daran sieht man, dass es ein altes Bild sein muss, denn all die Insta- und Twitter-Bilder seitdem, all die Screenshots und überhaupt sämtliches Bildmaterial der letzten Jahre hat Rainer nicht mehr lächelnd gezeigt. Feixend, grimassierend oder mal wieder schön besoffen, das ja. Aber ein einfaches, man möchte sagen verschämtes Lächeln wie dieses, als sei ihm diese ja ganz menschliche Regung fast a wenig peinlich, will er doch die harte Metal-Dreck-Xa geben, selbst am Fasching. Also. So ein ganz normales Lächeln, das gibt's schon lang nicht mehr. Denn zwischen dem ersten und dem zweiten Bild hat's vor allem Tränenaugenschweiß gegeben und zwar die schwere Menge. Und kummer Speck. Noch etwas machte das erste Bild selten und besonders. Es zeigt einen lächelnden Rainer umgeben von anderen Menschen. Seit Jahren besteht jede Begegnung der dritten Art, die irgendein Mensch mit Rainer hat, vornehmlich darin, dass dieser Mensch von Rainer angegriffen wird, beschimpft, mit Gegenständen beschmissen, herumgeschubst und natürlich immer wieder angebrüllt wie von einer ganzen Kuhherde, denen das Euter schmerzt. Aber verschämt angelächelt, ja, Pustekuchen. Und wie es der Zufall will, ist Lächelrainer mit sämtlichen Paraphernalia seines vergangenen Lebens ausgestattet. Heute sind es Sinnbilder einer Vergangenheit, in der er noch Chancen hatte, eine Perspektive, einen Silberstreif am Horizont, kurz, irgendeinen Grund zum Lächeln. Da ist zunächst der Schottenrock. Auch echte, gestandene Kerle sehen im Kilt aus, als hätte sie der Esel im Galopp verloren, aber was soll's, ist Fasching. Was ist aus diesem Kleidungsstück geworden? Rainers Abrissbirne von Arsch hat es auf dem Gewissen. Würde er den Fetzen heute noch einmal überstreifen, gemahnte sein Gesäß an zwei Mastsäue, die unter einer Bettdecke miteinander kämpfen, bis dann nach wenigen Sekunden dieses eklen Schauspiels die Nähte zerrissen wie der Vorhang im Tempel. Der zweite Rainer passt nur noch in Plastehosen mit mehr Xen auf dem Größenschild als zwei Tittenbeiß auf der Leuchtreklame haben. Mit so viel Xen wie Sterne auf den Trikots von Bremen, Stuttgart, Hamburg, Dortmund und Mönchengladbach zusammen. Und auch die werden im Schritt schon deutlich sichtbar mürbe, was aber auch an der chemischen Belastung dieser Hosenregion liegen mag. Dann ist da der Drachenstecken. In einem Anfall ohnmächtiger Wut pfefferte Rainer ihn dereinst in das Unkrautdickicht, das einmal sein Vorgarten gewesen war, wo er nichtswürdiger Kuchensohn ihn auflas und sich mit der Beute davonmachte. Womöglich, um sie sich unter ekstatischem Stöhnen in sämtliche Körperöffnungen zu rammeln. Was aber auch erst passierte, nachdem Rainer sich auf das Drachenzepter draufgesetzt hatte, worauf der Drachenkopf sich in seine Bestandteile auflöste. Das schwarze Leibchen ist dem ersten Rainer ein wenig zu groß. Auch damals war unser Rainerle schon gut rund genudelt, aber es gab tatsächlich noch Kleidungsstücke, die sich nicht über seinen Wanst spannten und blähten wie Segel bei Windstärke 3. Und schwarz war das Leibchen auch, wie sich das für einen Mädler gehört. Nicht mal zu Fasching. Trug Rainer so selten dämliche Slogans spazieren wie heute jeden Leben neuen Tag. Was steht's denn da zwischen Fettwulst und Fettwulst? Ich bin so B1K5 Hof P, niffen, weil es andere stört. Was das YouTuber-Hirn halt so rendert, während der arschförmige Wanst da hockt und wartet, dass der Victor sich meldet, welchen Akku-Operation oder die Telekom welchen der Gasfaser. Abbildung 2. Der neue Rainer. Der alte Rainer hat einen seltsamen Elfenmantel oder sowas, mit einem Schnürsenkel um den Hals gebunden. Um den Hals, tatsächlich sogar, sowas hatte er damals noch. Man muss nicht fragen, was aus diesem Kleidungsstück geworden ist. Als der Schnürsenkel nicht mehr um die Körperparty passte, in deren Nähe Rainer seinen Hals vermutete, schnitt er den Mantel wie Weiland der heilige Martin in zwei Hälften und wand sie sich kurzerhand um die Körperpartien, in deren Nähe er seine Handgelenke vermutete. So kann der Betrachter des zweiten Bildes wenigstens erahnen, an welcher Stelle der speckige Arm aufhört und die Wichsgriffel anfangen. Die Haare, ja weiß Gott. Es stimmt, dass diese Haarpracht Rainers einzige genetischer Vorteil ist. Dichtes Haupt- und Barthaar geht ihm nicht wie anderen. Die meisten Männer müssen sich da, wie gesagt, entscheiden. Rainer nicht. Er entscheidet sich stattdessen, dem Haupthaar mit der Bastelschere zu Leibe zu rücken und erzielt damit ein Resultat, für das nonkonformistische Punker erst einen Punk-Modeschöpfer bräuchten. Welcher Look sagt auf den ersten Blick? Ich pfeife auf dich und deine müde Ästhetik, deinen Wertekanon, deine ganze Leistungsgesellschaft. Reine Scheren sind kein Spielzeug. Tja, wenn er denn wirklich drauf pfeifen würde. Denn er tut ja das Gegenteil. Er wünscht sich so sehr Teilhabe daran. Anerkennung, Erfolg, Kohlen, jede Menge Weiber und ein funktionierendes Geschlechtsteil. All das wünschte sich der alte Rainer ebenso sehr wie der neue, so sehr, dass es weh tut, ihm dabei zuzusehen. Denn in all den Jahren sind diese Dinge verschwunden wie die Paraphernalia des ersten Rainers. All diese Wünsche und Träume sind doch eigentlich wie ein Kostüm. Man trägt es zu gegebenem Anlass ein wenig um die Häuser, dann mottet man es ein, dann fängt es allmählich an zu stinken. Und geblieben ist der demaskierte Rainer, der Urrainer, der jetzt das ist, was er eigentlich schon immer war. Ein einziges Jammerbild. Den gebrochenen Blick in die Ferne gerichtet, die Fettpratzen müßig in den vom Wichsen schorfigen Schoß gelegt, hockt er da, in den Händen noch den altbekannten Brotkanten, mit dem man ihn aus dem Wald gelockt hat, umgeben von den Trümmern eines endgültig gescheiterten Lebens, das jetzt anmutet wie ein Puzzlespiel, das ein Blinder im Suff versucht hat, zu einem stimmigen Bild zusammenzusetzen. Und wie als Sinnbild diese Existenz, die sich nur noch auf engstem Raum abspielt statt draußen, wo die liebe Sonne lacht und Dorfkrampen mit Schlagseite sich bei Hofmanns Bierwagen den sechsten Seidler holen, steht in Rainers Leben der Zahnputzbecher auf dem Computertisch. Und daneben nicht die Zahncreme, sondern als Ersatz eine Tube Holzleim. Als würden Kinder spielen, sie wären Gendarm oder Doktor oder Vater und Mutter. So wollte Rainer YouTuber sein, so tut er so, als wäre er ein richtiger Mensch und sein Leben normal. Und als Krönung und Krone oben auf der einzige Teil des Kostüms, der kein Kostüm ist, sondern irgendwie ein echter Rainer, weil nichts echt ist an ihm, weil er die schäbige Kopie der schäbigen Kopie ist, ein Zerrbild des Originals, ein durch und durch lächerlicher, verachtenswerter Lappen, der graue Ernst-Zwoak-Sufa-Seppelhut aus China-Fitz. Es ist zum Weinen. Zweitens. Winkler, ein Mann mit Potenzial? Das Potenzial mag Rainer haben. Von mir aus. Geschenkt. Aber dabei bleibt es halt auch. Er erfüllt eine notwendige Voraussetzung zum Gewaltverbrecher. Mehr nicht. Solche Täter, wie du sie beschreibst, planen ihre Tat. Sie planen lange und gründlich und im Stillen. Und schließlich, wenn sie den Moment für günstig erachten, setzen sie den lange im Geheimen geplanten und vorbereiteten Akt in die Tat um. Rainer kann erstens nichts im Geheimen planen. Er muss jede noch so dumme Schnapsidee sofort ankündigen und selbst um den dümmsten Schiss noch ein Riesengewese veranstalten. Rainer kann zweitens keinen Plan durchführen. Er ist zu faul und zu dumm, um effektiv vorzubereiten und Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Kann er einfach nicht. Wochenlang kündigt er die Rückkehr von Drachenlord an und am Ende hockt er sich für eine Viertelstunde in einer albernen Plasterweste vor die Cam und brüllt das Internet an. Der ewig angekündigte Adventskranz ist zum Schluss eine Stümperei, die nicht mal durch die Qualitätskontrolle in der Besselwerkstatt käme. Wenn Rainer sich vornehme, eine Bluttat zu begehen, würde er das vorher ankündigen müssen. Er könnte gar nicht anders. Nur um dann nach diversen bluttriefenden Racheschwüren ein altes Brötchenmesser zu zücken, bevor er auf den letzten Heider-Besuch loswatschelt. Zuletzt sollte man nicht vergessen, dass Rainer rein körperlich nicht in der Lage ist, jemandem Gewalt anzutun. Noch der letzte Lauch könnte sich Rainers Angriffen mit Leichtigkeit erwehren. Die einzige Gefahr, die von Rainer ausgeht, entsteht durch Affekthandlungen, wenn er in ohnmächtigem Jähzorn die Kontrolle über sich verliert. Da könnte er dann tatsächlich jemanden mit dem Drachenmobil kaputtfahren. Halt, doch nicht. Das Drachenmobil ist ja fahruntüchtig. Rainer also wieder vollkommen ungefährlich. Drittens Return. Return wohin denn, bitte? Rainer hatte nie eine gute Chance auf eine produktive Existenz innerhalb der Leistungsgesellschaft. Und auch vor dem Beginn seiner YouTube-Karriere hat er bestenfalls am Rand dieser Gesellschaft herumgekrebst. Ja, bitte sehr, in gewisser Hinsicht ist er überprivilegiert. Nicht jedem fällt mit Anfang 20 ein Einfamilienhaus in den Schoß. Aber die Schanze war immer schon eine völlig ramponierte und praktisch wertlose Ranzbude, spärlich möbliert mit Sperrmüll aus den 50ern, unmöglichen Tapeten, mangelhafter Grundausstattung und fehlender Zentralheizung. Die berühmte Winklersche Kabelführung ist wohl auch ein Beweis dafür, dass die Erbauer der Schanzen noch fest davon ausgingen, Steckdosen seien überflüssiger Wohlstandsmüll und eher was für Stadtmenschen. Ein Wunder, dass es Wasserklosets gibt, ohne Spaß. Grundlage für eine bürgerliche Existenz ist diese Ranzbude nicht. Rainer hatte nach nicht mal 4 Jahren sämtliche Zeitarbeitsfirmen im 50 Kilometer Radius durch und ist nirgendwo übernommen worden. Auch wenn der Plaste Jakob nicht pleite gemacht hätte, ein Ausbildungsvertrag wäre dafür Rainer niemals drin gewesen. Wer hat denn Bedarf an einem fetten Dummkopf, der nicht richtig lesen und schreiben kann und der darüber hinaus so dermaßen blöde ist, dass er jeden Versuch, ihm was beizubringen, als gemeine Zumutung und Beleidigung auffasst? Auch und gerade ein florierender Betrieb setzt einen wie Rainer nach der Probezeit raus und probiert es mit einem neuen Kandidaten nochmal. Schlimmer kannst es eh nicht treffen. Sollte Rainer zurück zur Schule? Ja, welche denn? Er war nicht mal tauglich für die Hauptschule. Und wenn er mit Ach und Krach einen Hauptschulabschluss gebacken gekriegt hätte, besser hätte er auch nicht dagestanden. Fett, faul und vernagelt wäre er dann immer noch gewesen. Auch ohne YouTube wäre Rainer heute das, was er ohnehin schon ist. Ein arbeits- und perspektivloser, verschuldeter, strunzblöder, verwahrloster und auf ewig ungefickter Fettsack, der wegen unkontrollierter Aggression nicht nur völlig isoliert ist, sondern auch mit einem Bein am Knast steht. Seine Internetaktivität hat Rainer nicht sonderlich verändert. Hier und da haben die bösen Heder ihn mal aus den Augen schwitzen lassen und ihm Anlass zum Lementieren und oder Dicketun geboten, aber das hätte er alles auch so gemacht. Eigentlich hat Rainer in seiner fatalen Gefallsucht die Misere nicht erschaffen, sondern nur was er schon der war ans Tageslicht gebracht, damit wir uns dran erlaben können. Klar war das ein Fehler, aber sein Leben verpfuscht und vor die Wand gefahren hatte er schon vorher. Das haben eigentlich seine nichtswürdigen Eltern schon für ihn erledigt. Viertens Einsicht. Eben nicht. Deshalb ist das alles ja so großartig, Gott verdomme. Weil Rainer nie niemals von sich aus begreifen wird, wie armselig und hundserbärmlich das alles ist. Dafür ist er schlicht und ergreifend zu dumm. Nach all den wunderbaren Jahren glaubt er immer noch, er könne sein Publikum kontrollieren oder mit ihm verhandeln. Es ist einfach köstlich. Endlich mal wieder ein waschechter Dringenmandi, bei dem Rainer 20 Minuten lang haltlosen Blödsinn absondert, sich in seinen Worthülsen und Allgemeinplätzen rettungslos verheddert und sich alle 30 Sekunden widerspricht. Gut, inzwischen kann er nicht mehr 20 Minuten lang stehen, aber sonst ist das unser Qualmann in Reinform. Er wird demnächst ganz dolle durchstarten, dann wird alles besser. Was natürlich nicht heißen soll, dass es jetzt irgendwie schlimm wäre, ganz im Gegenteil. Es läuft super bei Rainer. Ja gut, jede der gelaufene anonyme Dreckschleuder im Internet bringt ihn schwuppdiwupp zu ohnmächtiger Weißglut oder heulende Verzweiflung, aber seine Psyche macht das natürlich nichts aus. Und das liegt alles nur an diesem einen einzigen, leidigen Trautdolch kommt zum Mehrvideo. Wenn er diesen einen einzigen Fehler nicht gemacht hätte, diese eine einzige Kurzschlusshandlung. Aus erster Absicht heraus, dann wäre er ja heute längst ein gemachter Mann, reich und von allen geliebt. Was natürlich nicht heißen soll, dass es jetzt irgendwie schlimm wäre, ganz im Gegenteil. Es läuft super bei Rainer. Das ist dann genau der Grund für das utopische Geaber vom Aufhören. Weil er halt immer noch allen Ernstes glaubt, er könne damit seine Drachis dazu bringen, unterstützende Geräusche zu machen. Nein. Rainer, bitte bitte, hör nicht auf, bleib stark, du bist doch so toll. Am liebsten wieder 4 Drachen und der Metal, bitte. Das haben sich die Leute gewünscht, als er anonym auf dem TS war. Haben sie tatsächlich, ungelogen. Damals, als er nett der Drache war, verdammte Axt. Sieht er ja selbst ein, dass er das machen sollte. Ist er natürlich zu faul zu. Obwohl seine Kreativität aber zurück ist, tatsächlich sogar. Also, liebes Twitch-Team, gebt Rainer bitte eine Partnerschaft, damit er seine Kohle nicht mehr als Dunspear auf YouNow verdienen muss. Liegt nämlich nur an der Plattform, dass Rainer auf YouNow bis aufs Blut gepissackt und gefickatzt wird, dass es die Sau graust und er am liebsten damit aufhören würde. Macht ihm aber eigentlich natürlich nichts aus, weil er so ein harter Hund ist. Aufhören will er trotzdem. Es sei denn, der Victor oder der Kronk machen doch nochmal eine Kooperation mit ihm. Liegt nämlich nur an den Heidern, dass die das nicht machen, eigentlich wollen sie ja. Und während er dieses Feuerwerk an Widerspruch und Dysphorie abbrennt, hat Rainer den Birnenleib in ein Leibchenzelt gezwängt, auf dem "Ich bleibe, wie ich bin" steht. Das ist sein Mitte-Kommentar. Denn die Einsicht, wie erbärmlich das alles ist, wird niemals in seinem Spatzenhirn Einzug halten. Das Dollste ist ja, selbst in Rainers Spatzenhirn ist die Erkenntnis angelangt, dass jeder vernünftige Mensch die Internetscheiße längst sein gelassen hätte. Er hält es für eine lobenswerte Eigenschaft, wenn er wieder jede Vernunft weitermacht. Er glaubt, das zeichnet ihn aus als besonders starken Krieger oder was, und er will als Adler ein paar Likes dafür und Bars. Kann man sich nicht ausdenken, sowas? Rainers Gemütszustand halte ich derzeit für einen gut möglichen Kandidaten in puncto. Ende des Games. Rainer marschiert mit großen Schritten auf die 30 zu. Seine Altersgenossen und selbst die jüngere Generation Dorfkinder, von denen er sich anno 2012 noch als Schanzenlot feiern ließ, sind inzwischen im Berufsleben angelangt, ziehen in eigene Wohnungen und gründen Familien. Der Maler ist schon Vater, zieht's euch rein. Rainer hat nichts dergleichen. Keine Ausbildung, kein Job, keine Kohlen, keinerlei Perspektiven und deshalb auch keine Freundin, erst recht keine eigene Familie, selbst keine Originalfamilie mehr. Er hat in den letzten 3 Jahren sein Leben so richtig mit Karacho an die Wand gefahren. Und bald auch endgültig keine Chance mehr, das Ruder nochmal rumzureißen. Er war nicht der Erste, der deswegen in ganz absehbarer Zeit so richtig auf den Hund kommt. Also das volle Depri-Programm mit tagelang nicht mehr aufstehen, richtig üble körperliche Verwahrlosung und krankhaftem Saufi machen. Die Internetaktivität bleibt bei sowas ganz von allein auf der Strecke. Wenn man irgendwann demnächst 2 Monate nichts von Rainer gehört hat, liegt er womöglich schon in seiner eigenen Pisse im Schimmelbett und lässt Apfelkorn laufen. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Fünftens. Der Unfall. Immer wieder ein Genuss. Im strahlenden Sonnenschein steht ganz allein ein Fettsack und das Leben läuft an ihm vorbei. Die Autos hupen und fahren, der Fettsack steht. Abbildung 3, der junge Winkler, in einen Unfall verwickelt, Sommer 2017. Seine Kleider stehen ihm nicht. Sie hängen an ihm, zu klein, zu kurz, zu knapp, sie können das Elend nicht verhüllen, sie heben es noch hervor, gut eine Handbreit Luft zwischen Hosenbund und Hemdsaum. Die Ärmchen baumeln vor dem Wanst und die Schultern bilden einen traurigen Halbkreis, auf dem die Gesichtsbaracke steht wie eine Hütte oben auf einer Abraumhalde. Die selbstgeschnittenen Haare stehen räudig von Kopf, struppige Fransen sprießen rund um die Futterlücke. Verzweifelt stürzt der Fettsack an sich auf die Trümmer seines Wagens und zeigt uns, was für ein Riesenarsch das ist. Der Arsch ist breiter als die Schultern. Rainer hat es geschafft. Rainer steht. Das Leben läuft an ihm vorbei. Doch halt! Noch einer steht. Einer muss bei ihm verweilen und den anderen beim Fahren zusehen. Rainer hat ihn gerammt. In blinder Wut oder einfach aus Inkompetenz. Was mag der Fahrer des anderen Wagens gedacht haben, als er sah, wie Rainer sich, eine Hand auf dem Autodach, Körperteil für Körperteil aus dem Ford wuchtete? Wird er ein wenig Angst bekommen haben vor der harten Metal-Drecksau, die ihm da entgegendreute? Lemmy Forever steht auf dem Zelt, das der Fettsack an sich übergeworfen hat. Auch Lemmy hat früh seinen Vater verloren, viel früher noch als der Fettsack, und musste mit einer ungeliebten Stieffamilie als Außenseiter in der walisischen Landeinsamkeit aufwachsen. Nach der Schule nur Drecksjobs ohne Perspektive, gewisses Identifikationspotenzial besteht da schon. Aber mit 17 hatte Lemmy schon Frau und Kind und mit 20 einen Plattenvertrag. Rainer hat stattdessen mit 27 zum zweiten Mal in 6 Monaten seinen Ford zu Schrott gefahren. Jetzt steht er da und das Leben fährt an ihm vorbei in bunt lackierten Kutschen. Und natürlich, natürlich wird er auch gleich fotografiert. Ein weiteres Dokument seines Scheiterns. Es wird nicht das letzte sein. Sechstens. Animalische Triebe. Fressen und Ficken sind im Tierreich ganz grundlegende Bedürfnisse und ein auf diese Inhalte reduziertes Leben bewegt sich auf einer nahezu animalischen Ebene niederster. Triebbefriedigung, das passt. Aber Rainer wäre nicht Rainer, wenn es ihm nicht gelungen wäre, selbst diese beiden im Grunde genommen völlig gesunden Bedürfnisse auf eine kranke Ebene zu verschieben. Rainers Sexualtrieb ist genauso kaputt wie der Rest seines geschundenen Spatzenhirns. Seine Sexgeschichten geben beredte Auskunft darüber, worum es ihm bei der Sehnsucht nach Sex eigentlich geht. Eine Quelle für Bewunderung und Anerkennung. Sein instabiles Selbstbild muss ständig gestützt werden. Eine richtige, echte Frau, die sich von ihm ficken ließe, wäre eine ganz unglaubliche Stütze, die sein Leben sehr verbessern würde. Das würde aber nur funktionieren, wenn sie ihn genauso, wie er sich selbst gebaut hat, in seinem erbärmlichen Jetzt-Zustand, rahn ließe. Und dann würde unser Lord sie natürlich und selbstverständlich wie kein zweiter Weg flanken, bis sie die Engelchen pfeifen hört. Wir erinnern uns. Reines Selbstbild ist grotesk übersteigert, das höchste Wesen. Reine Sexbesessenheit hat wenig mit Triebabfuhr zu tun und sehr viel mit der Sucht nach Bestätigung des Selbstbilds als Lord von allem. Sein Bedürfnis nach Sex ist eigentlich ein Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung. Triebabfuhr, also körperliche Befriedigung, hat er konsequenterweise verlagert aufs Fressen. Wenn er frisst, fühlt er sich auch in seinem erbärmlichen Leben gut genug, um sich weiter erfolgreich einzureden, er sei der Lord. Die emotionale Bindung, die unser Fettwanz zum Essen aufgebaut hat, bedarf wohl keiner Ausführung. Wenn ihm was gelingt, belohnt er sich mit ausgesuchten Leckerbissen. Er ist sogar bereit, immense Anstrengungen auf sich zu nehmen, wenn er sich dafür mit Fressen belohnen kann. Situationen, die ihm körperliches Unwohlsein bereiten, Zwangsstrems, kann er zuweilen nur bewältigen, wenn er dabei frisst oder sich zumindest den feinen, herrlichen Zuckerneil schüren kann, der seinen Körper befriedigt und glücklich macht. Zur Idee mit der privaten Kellernkneipe. Alles schön und gut, aber in der richtigen Kneipe sorgen irgendwelche abgehalfterten Suffschis für Erheiterung. Die gehören dazu, aber die will man sich doch nicht nach Haus einladen. 7. Scham. Doch, ich fürchte, das will ich. Scham meint ja nicht Schamigkeit im Sinne sexueller Tabus. Scham meint die Reaktion auf eigenes Versagen. Man schämt sich, wenn man weiß, dass man etwas nicht so gut hingekriegt hat, wie von einem erwartet, oder wenn man gar unerwartet versagt. Was bei reiner Scham verursacht. Fetter Leib Rainer weiß, dass er grotesk aufgeschwemmt ist und wünscht sich, es wäre nicht so. Er schämt sich für seine Willensschwäche und die Schwabbeligkeit seiner Erscheinung. Also behauptet er, dass er ein sehr fitter Mensch sei, also macht er so ein unglaubliches Brimborium um die Ratelfidios oder seine Watschelei in der Nachbarschaft. Ständig will er hören. Ist doch nicht so schlimm, du kriegst das doch in den Griff. Arbeitslosigkeit immer noch ein sehr verlässlicher Trigger. Man erinnere sich an die Neuauflage von Vier Drachen, in der ein autoritärer Rainer, vor dem die alte Egos kuschen, von der mystischen Arbeit zurückkehrt und die anderen für ihre Faulheit zusammenstauchen darf. Man denke an die monatelange Stimm gibt es auch fürs Händelügerei. Rainer hat früh verinnerlicht, dass ein arbeitsloser Mann ein wertloser Mann ist und schämt sich seines Herumgeflackes und Sumpfes. Also muss er bei jeder Gelegenheit beteuern, dass er kein Geld vom Amt kriegt, dass er sich täglich stundenlang den Arsch aufreißt, dass seine erbärmliche Herumkrebserei am Existenzminimum eine echte Arbeit und ein Vollzeitjob sei. Diese Ausweichmanöver zum Selbstschutz regen ihn immer reichlich auf, weil er aus Erfahrung weiß, wie schmerzvoll sich ihr Versagen anfühlt. Ein von Scham überwältigter Rainer macht dann ein kleinlautes Retop-Video, in dem er ankündigt, sein Leben von Grund auf zu ändern. Dabei wird natürlich sehr ausgiebig geweint. Sein arrogantes Geschimpfe, wann immer diese Themen aufs Tapet kommen, sind die erste Verteidigungslinie. Rainer ist alles andere als überzeugt, ein doller Kerl zu sein. Er will sehr, dass wir ihn dafür halten und so behandeln, also tritt er entsprechend auf. Ein großer, dicker, fetter, Sack Wind und nichts dahinter. Und so funktioniert Hit. Den Panzer knacken. Scham ist für Rainer ein fürchterliches Erlebnis, das er so gut es geht vermeiden will. Auslöser der Scham können seine groteske Gestalt und seine Saufaulheit sein. Auf diese Dinge angesprochen, wird er verlässlich mit Mitlieferungen reagieren. Er kann solche Angriffe nicht ignorieren, er muss sie abwehren, damit sich die vernichtende Scham nicht einstellt. Er kann sie nur abwehren, indem er Lügenkonstrukte aufbaut, in Rage gerät, kurz, uns aufs Trefflichste unterhält. Wenn die Angriffe immer gleich bleiben, stellt sich Gewöhnung ein. Sie müssen immer auf dasselbe Ziel weisen, aber aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Dann bricht er irgendwann wieder zusammen, poltert und verspricht uns, sein Leben zu ändern. Wird er natürlich nicht machen. Narzisstische Persönlichkeitsstörung ist sogar dann sehr schwer zu therapieren, wenn die Betroffenen Selbstheilung suchen und anstreben. Meistens wird die Therapie wieder abgebrochen, sobald es ans Eingemachte geht, weil sie halt wehtut. Rainer ist obendrein noch strohdoof und kann nicht einsehen, dass eine Therapie ihm gut täte. Ohne Wunsch des Erkrankten nach Besserung und Heilung ist er jeder Hilfeversuch für die Katz. Aber den kleinlauten Rainer, der haltlose Versprechungen macht, den mag ich halt immer noch am allerliebsten sehen. 8. Rainers Schulzeit. 8.1. Sonderschüler. Sonderschüler finden dasselbe cool wie normale Schüler, nur eben verspätet und in der Mongo-Version, dafür umso intensiver. Auf dem Schulhof gibt es irgendeinen Arztslag, der völlig begeistert von Kampfsport ist, und zwar von Muay Thai, weil das ist das Härteste überhaupt, da darf man den Gegner zusammenschlagen und noch treten, alle. Da ist der Himmel die Grenze. Dieser Arztslack geht womöglich einmal die Woche zum Training und vielleicht ist irgendwann auch ein zweiter Arztslack dabei. Auf dem Schulhof spielen alle Jungs dann Kampfsport. Das findet Rainer natürlich auch obercool, aber er ist auch als Schüler schon ein kurzatmiger Fettsack, der hinter den sieben Bergen aufwächst, bei Eltern, denen es schon zu viel Arbeit ist, mit ihm Hausaufgaben zu machen. Nicht nur, dass er niemals irgendein Training absolvieren könnte. Wie soll er denn erstmal zum Training hinkommen? Rita fährt ihn bestimmt nicht hin, die steht nicht mal vom Sofa auf, wenn's klingelt. Kann Rainer also nur auf dem Schulhof mittun. Da saugt er begierig jedes Wort des tonangebenden Arztslacks auf, der nach zwei Wochen Training natürlich bereits Fachmann für alles ist, und bald ist natürlich auch Rainer Fachmann, genau wie später bei den Metal Genres. Aber weil er keine Selbstkontrolle kennt und immer gleich ernst macht, lassen die Arztslacks ihn bald nicht mehr mitspielen, weil das dann immer eskaliert. Heißt für Rainer, er ist bärenstark und unbesiegbar. 8.2. Gewalttätigkeitstheorie. Rainer kommt aus erbärmlichsten Verhältnissen, die am Rande der Verwahrlosung liegen. Seine nichtsnutze Mutti fängt früh an, ihn rund zu nütteln, sodass auch Grundschul-Rainer schon ein Fettkloß ist. Mit selbstgemachter Frisur und in den abgetragenen Klamotten der Nachbarsjungen kommt unser Butterkeks also in die Schule gemädelt und hat genau nichts vorzuweisen. Kein tolles Haus, keinen tollen Vater mit interessantem Beruf, kein Urlaub im Ausland, wahrscheinlich nicht mal ein Frühstück zum Teilen oder gar abgeben. Sportlich? Fehlanzeige. Rainer ist ein fauler Fettesack. Durch schulische Leistungen kann er auch nicht glänzen. Und im Laufe der Jahre wird alles nur immer schlimmer und schlimmer. Solche Kinder werden gemieden. Wer sollte sich auch aus welchem Grund mit Rainer abgeben? Hat man doch nichts von. Im Albtraumhaus sah es bestimmt auch in den 90ern schon richtig scheiße aus, machen konnte man da auch nichts und herumliegende Süßigkeiten wird Rita sich schon einverleibt haben, bevor irgendwelche Kinder sich die nehmen konnten. Da gibt es nichts, was die lange Anfahrt irgendwie lohnen würde, also bleibt Rainer allein. Vermutlich war er auch einer dieser Volkspacken, die nie eine Kindergeburtstagsfeier hatten. Also wird er selber auch nicht eingeladen. Und dabei bleibt's. Rainer machte aus der Ablehnung, die ihm entgegenschlug, natürlich gleich unverdiente Mobbing-Attacken. Man Spekulatius ist nach wie vor, dass er irgendwann eins von den erbgeschädigten Sonderschulkindern gehauen hat. Dann wäre er bei den nur Verhaltensauffälligen sofort und endgültig unten durch gewesen. Die schlägt man nicht, das wissen Asi Kevin und Musel Moret ganz genau, so dumm sie auch sonst sind. Schlagen tut man nur seinesgleichen. Kastenwesen auf der integrierten Förderschule. Die Moos sind die Unberührbaren. Und wenn Rainer dann noch schlechter vorliest als das fleißige Mädchen mit dem Bell-Syndrom, wird er natürlich zur Zielscheibe. Ihn darf man ja piesacken, er ist ja gesund zur Welt gekommen. Ein minderbemittelter, hässlicher, bettelarmer Fettsack, der auch noch lügt wie gedruckt, kommt bei Gleichaltrigen nicht gut an, egal wie alt er ist. Dass Rainers Schulzeit eine einzige Quälerei war, dürfen wir getrost annehmen. Und nutzlos war sie obendrein. Gelernt hat er nichts. Wenn man ihm gleich zum Totengräber in die Lehre oder zum Scheißeschippen beim Hub erbauen oder gleich unter Tage geschickt hätte, könnte er zwar heute auch nicht lesen und schreiben, aber wenigstens wäre er in besserer körperlicher Verfassung. 9. Reines Gespräch mit ABS. Nach all den wunderbaren Jahren möchte Rainer immer noch verhandeln. Er glaubt immer noch, Der ganze Hass und die ganzen Hänseleien und alles, was da schiefgelaufen ist, sei einfach nur ein riesiges dummes Missverständnis. Die dummen Heide haben einfach irgendwie verpasst oder von vornherein nicht kapiert, was für ein toller Kerl der Reine doch eigentlich ist. Aber der Gütelot ist ja bereit, das zu vergessen und einfach nochmal von vorn anzufangen. Er glaubt halt immer noch daran, dass die Heide ihren Fehler irgendwie irgendwann einsehen werden. Und wie sein Lieblingslehrer aus der Mongo-Schule, der mit Engels Geduld immer wieder von vorn angefangen hat, wenn Rainer mal wieder nichts gerallt hat, fängt auch Rainer nimmermüde immer wieder von vorn an. Alle Jahre wieder schlägt er ein neues Blatt auf, kündigt bei der Gelegenheit gleich noch die nächste Qualitätsoffensive an und beginnt die Verhandlungen von vorn. Diesmal hat er gleich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, Verhandlungen mit ABS zu beginnen. Und hat sich prompt hinreißen lassen, den für sich gewinnen zu wollen. Das kann Rainer nur auf eine einzige Art. Er versucht auf Teufel komm raus, sein Gegenüber zu beeindrucken. Das ist Rainers Art, Freundschaft zu schließen. Er muss die Bewunderung des anderen erwecken, der muss zu ihm aufsehen und sich wünschen, auf Rainers Seite zu sein. So hat Rainer alle seine Freundschaften geschlossen, er hat sich an Leute rangewanzt, die ihn beeindruckt haben, was bei Rainers Klöterkop keine große Leistung ist, erkennt es nicht anders. Um Freundschaft zu erringen, muss er Anerkennung erringen. Dazu wartet er, bis der andere etwas von seinen Interessen preisgibt, damit Rainer sich als Kenner auf genau diesem Gebiet präsentieren kann. Dann kommt es immer zu diesen wichtig-tourischen Versuchen zu fachsimpeln, markiert durch Wascho. Der andere kann und soll an Rainers Kenner-Kommentaren ablesen, dass Rainer und er beide absolute Superfexe auf dem betreffenden Gebiet sind. Schade, dass ABS nichts von seinen Hobbys erzählt hat. Dann wäre Wascho Rainer zum Vorschein gekommen. Nur den Nachwuchs hat ABS ins Gespräch gebracht, aber da kennt Rainer sich nicht aus, da hat er nur artig gratuliert. Rainers zweite Möglichkeit, einen vermeintlich wohlwollenden Gesprächspartner zu beeindrucken, besteht darin, diesem faustdicke Lügengeschichten zu erzählen. Diese handeln von all den vielen beeindruckenden Heldentaten, die Rainer im Laufe seiner unglaublich bewegten Vergangenheit vollbracht hat. Ein echter Teufelskerl, der Rainer, so einen wünscht man sich als Kumpel. Und wieder sind die Verhandlungen gescheitert. Und wieder weiß Rainer nicht, warum. Damit die Verhandlungen nicht ganz für die Katz waren, erfindet er einfach ein neues Publikum. Gut, das sind keine Fans, dass er keine richtigen Fans hat, ist selbst in Rainers Spatzenhirn so langsam aber sicher eine Gewissheit geworden. Aber dieses Publikum ist wenigstens neutral. Die haben irgendwie irgendwo von dieser ganzen Drachenlord-Geschichte erfahren und verfolgen die Sache lang und intensiv genug, um ABS und die ganze Vorgeschichte zu kennen, aber sie sind trotzdem neutral. Das sind einfach neutrale, sachliche Beobachter, mit denen man verhandeln kann. Und denen hat Rainer als Adler gezeigt, was für ein toller Kerl er ist. ABS wird das zwar nie verstehen, weil er ein dummer Feißling ist, aber Rainer ist ihm trotzdem nicht böse. Immerhin gehört er zu einer aussterbenden Art. Die Heder werden immer weniger. 10. Arbeit und Finanzen. 10.1 Winklers Arbeitsverständnis. Rainer hockt also seit Freitag nonstop vor dem Videospiel und dadelt. Was soll er denn sonst machen? Soll er was am Haus machen? Soll er Büro machen? Er hat doch nichts. Ist mir manchmal ein Rätsel, womit Rainer eigentlich die Tage herumbringt. Gut, er steht spät auf, dann dauert's nicht so lang. Aber trotzdem. Naja, als Adler macht er halt Titanen. In seinem Spatzenhirn, das Rennen als Arbeit versteht, ist das Dadeln eines Kinderspiels womöglich auch eine produktive Tätigkeit. So stolz wie er auf seine Leistung ist, könnte das glatt sein. So stolz auf sich war er das letzte Mal, als er uns die endgültig völlig verramponierten Zimmer im Erdgeschoss vorgeführt hat, die er ja auch gemacht hat. Und nicht vergessen. Es gibt ja auf YouTube tatsächlich Leute, die mit dem möglichst schnellen, möglichst zielgerichteten Dadeln dieses Kinderspiels ihr Brot verdienen. Rainer zieht sich deren Ergüsse rein, während er frisst, und er ist ja selber ein Let's Player. YouTuber. Dass wir ihn nicht dadeln sehen, das hat sein Dummkopf noch nicht so ganz fertig gerendert. Er hält uns doch per Insta und Flogs auf dem Laufenden, wie weit er schon ist, dass er einen Baum gebaumt hat und einen Fisch gefischt, was sonst keinem von den anderen Let's Playern gelungen ist. Rainer denkt womöglich, dass er gerade hochqualitativen Let's Play-Content raushaut. Er und die anderen sind jetzt gerade in diesem Moment die YouTube-Avantgarde. Er kann sich absolut sicher sein, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige macht. Nämlich das neue Zelda zocken. Genau wie all die großen Ads-Adler. Dass er vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken, Mai, kann schon mal passieren, ist nicht seine Schuld. Der Bildschirm und der Gräbe oder was weiß ich fucken ihn halt ab und wollen nicht so. Wie er, aber in seinem endlich mal wieder von Glückshormonen durchfluteten Knallkopf. Kommt diese Information nicht zurecht durch. 10.2. Geld vom Amt? Sehe ich anders. Rainer kommt ohne Amt auf großzügig geschätzte 600 Decken im Monat. Das reicht ihm. 100 der Weg für Internet, Strom, Wasser, noch ein 100 der beiseite legen für Klamotten, Verschleißteile, Spargroschen, bleiben ihm mehr als 10 Euro pro Tag für Fressi. Rewe Macaroni Auflauf kostet doch nur 1,50. Andere Fixkosten hat er nicht oder ignoriert sie einfach. Krankenversicherer muss das Amt auch dann noch zahlen, wenn Fetti 100% Sanktionen hat. Und so wird's gelaufen sein. Rainer kümmert sich in Scheißdreck um irgendwelche Auflagen, Termine, Maßnahmen, sammelt als Strafe bald 100% Sanktionen. Abgemittelt hat er sich nicht, weil er sich halt um nix kümmert, er kriegt einfach keine Kohle mehr. Sein Lebensstil ist erbärmlich, aber Rainer ist, was das anbelangt, auch ziemlich anspruchslos. Ist ja auch nicht so, als hätte er in seiner Zeit als Türstopper beim Plaste Jakob große Sprünge machen können. Da hatte er nur noch ein Auto, Devo fährt und konnte wochenends mal in die Disco. Warum Rainer vermutlich kein Geld vom Amt mehr kriegt. Dann würde er nicht streamen. Damit hält er sich über Wasser, aber es ist ein Knochenjob. Mittlerweile weiß er, dass ihm verlässlich jedes Mal, wenn er sich vor die Cam hockt, der blanke Hass entgegenschlagen wird. Und den hält er nur schwer aus. Er muss rumbrüllen, maulen, heulen und manchmal bleibt er tagelang weg, wenn er es gar nicht mehr aushält. Oder ignoriert den Chat, bis er zu stark getriggert wird. Das würde er alles nicht machen, wenn er dieselbe Kohle einfach so einstreichen könnte. Aber dazu ist er zu faul und zu blöd. Mit dem Amt hat er sich's verdorben. Er hätte sich ja längst so einen Mongoschein ausstellen lassen können, der ihn wegen Behinderung nicht vermittelbar macht, dann hätte er auch seine Ruhe vor irgendwelchen Maßnahmen, aber... Tja, schade, wieder zu faul und zu blöd. 10.3 Der Entschluss. In diesem herrlichen Video ist doch das Scheitern schon mit drin. Rainer wird zur Teilnahme an einer Maßnahme gezwungen, in deren Verlauf er täglich 2 Bewerbungsschreiben raushauen muss. Bewerbungsschreiben, über die irgendeiner drüber liest und ihn dann zwingt, alle Fehler zu verbessern und den Scheiß so lange neu zu machen, bis man die Briefe auch abschicken kann. Kein Wunder, dass Rainer darauf keinen Bock hat. Jeder Tag eine neue Erniedrigung. Jeden Tag lachen sich die anderen Assis ins Fäustchen, Gott froh darüber, dass es einen solchen Oberhonk im Kurs gibt, zot als sie nicht selber das Schlusslicht sind. Jeden Tag muss Rainer mit den Tränen kämpfen. Und was macht er? Einsehen, dass er so wie es auch tut wichtige Skills hochleveln kann, wenn er hier am Ball bleibt? Haha, von wegen. Er entscheidet, dass ihm das nichts bringt, dass er nichts lernt und schmeißt die Brocken hin. Und fasst den Entschluss, ganz groß auf YouTube rauszukommen als Adler. Und lügt gleichzeitig, dass er ja trotzdem seine Bewerbungen schreiben wird. Wozu denn? Ich denke, er hat keinen Bock auf Arbeit und wird YouTube-Star? Dann nimmt er sich vor, jeden Tag zu laufen, komme was da wolle. Na gut, heute nicht. Heute läuft er nur bis zum Häuschen und zurück, weil Gründe. Ja genau, seine Gelenke machen nicht mit. Aber er ist sehr fett. Die 5 Kilometer oder 10 Kilometer mindestens auf Emskirchne, die machen ihm gar nichts aus. Er schnauft zwar wie eine alte, kaputte Lok und der helle Schweiß rennt ihm in Bächen den Rücken runter, aber egal. Ehrlich ist in diesem Video eigentlich nur die herbe Enttäuschung darüber, dass er Ariela nicht positionieren konnte, weil die dumme Alte ihm gesagt hat, dass er ein ekelhafter Fettsack ist. Also, er ist jetzt nicht enttäuscht von seiner eigenen Disziplinlosigkeit, er ist enttäuscht von Ariela. Aber sie hat einen Nerv getroffen. Er sieht ein, dass es so nicht weitergeht. Und wie richtig bemerkt, dann watschelt er eine Runde übers Feld, bis er sich die Situation wieder so weit schön geredet hat, dass es doch so weitergeht. Genau so. 10.4 YouNow. YouNow ist Pflichtprogramm. Ob er will oder nicht, Rainer muss sich vor die Cam hocken und die Frisbeens einheimsen, sonst geht in der Schanze das Licht aus. Das hat er kapiert. Also hockt er sich hin, obwohl er dabei aus den Augen schwitzt und in immer regelmäßigeren Abständen die ständige Erniedrigung nur mit Frisbee und Sophie ertragen kann. Eine neue Rainer kommt in Form Staffel wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben. Wozu auch? Rainer glaubt allen Ernstes, er habe die breite Statur eines Bodybuilders. Sein Leib wird von Jahr zu Jahr grotesker, aber bei ihm ist einfach null Leidensdruck vorhanden. Seine Organe versorgen ihm den Dienst und er kann seinen Pimmel nicht mehr sehen, es ist ihm inzwischen einfach egal. Ist ja auch viel bequemer, einfach zu behaupten, er bewege sich regelmäßig und nehme erfolgreich ab. Die beschürten Let's Plays sind nach wie vor in der Tat harte Arbeit für ihn. Seine Kapazitäten, sowohl was mentale und motorische Fähigkeiten als auch seine Ausrüstung anbelangt, werden durch die Herstellung hunderter Folgen Zockerei-Doku tatsächlich bis zur Leistungsgrenze gefordert. Natürlich alles vollkommen für die Katz. Ist schon so, wie Professor Schnabel sagt. Täte er das nicht, wäre er endgültig kein YouTuber mehr. Und dann wäre er ja besiegt. Aber er geht doch unbeirrbar weiter den Weg des Kriegers. Jeder andere YouTuber wäre längst auf der Strecke geblieben, nicht so Rainer, der Unbesiegte. In seinem kaputten Hirn ist das eine Leistung, auf die er stolz ist. Die letzte Bastion. Sein selbstverordnetes Schicksal. Ist aber vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich aus Bequemlichkeit oder weil die Hardware endgültig kaputt geht neu definiert. Dann kommen entweder neue Videos auf dem Hauptkanal, oder er stellt die YouTube-Kacke endgültig ein und nennt sich fortan YouNower. Hat er gleich wieder ein Thema, das er breit treten kann. 10.5 Sozialhilfeadel. Ach was. Löhs Sozialhilfeadel bezeichnet eine über Generationen sich etablierende Abhängigkeit, in der Passivität und fehlende Lebensplanung quasi vererbt werden. Ohne diese generationenübergreifende Vererbung hat doch der Begriff Adel gar keinen Sinn. Es geht jedoch nicht um Leute, die auf Staatskosten wie irgendwelche Fürsten in Saus und Braus leben, sondern um Leute, denen Abhängigkeit in die Wiege gelegt wird, weil ihnen niemand Antrieb und Fleiß beibringt. Trifft auf Rainer nicht zu. Seine Mutti war und ist zwar eine grotesk fette, grotesk faule Schlampsau, aber die lag und liegt noch irgendwelchen Assipuls auf der Tasche, die dumm genug waren und sind, ihr Schwanzende in so einen Abschaum von Frau reinzuhalten. Rudi war zwar ein dummer Assipol, aber soweit uns bekannt erwerbstätig. Rainers ständiges Gelüge über seine berufliche Vergangenheit und seinen Fleiß beweisen ja immerhin, dass ihm bürgerlichen Werte wie Pflichterfüllung und strebsames Bemühen durchaus bekannt sind und auch erstrebenswert erscheinen. Rainer ist halt nur zu dumm und zu eingebildet, um fleißig zu sein. Er hatte eine kurze Phase, in der er sich angestrengt hat, aber Erfolg und Anerkennung blieben aus, stattdessen wurde ihm schmerzlich bewusst gemacht, was für ein fetter, dummer Hurensohn er eigentlich ist. Also hat er der harten Wirklichkeit den Rücken gekehrt und wurde YouTube-Star. Auch hier folgte einer kurzen Anstrengungsphase gleich die Ernüchterung, aber es gibt halt nichts mehr, wo er sonst hin könnte, also hält er an seiner Internetkarriere fest. Außerdem kann er hier die Stimmen, die ihn darauf hinweisen wollen, was für ein dummer Hurensohn er ist, mit dem Hinweis auf Hate und Mobbing zum Schweigen bringen. Genau wie die Fotzen von Jäger und Sammler. Alle Kritik an uns ist nur böse hartes Pech. Weil wir schwul, Mosel, Weiber sind, da hören wir nicht drauf. Stattdessen bilden wir uns was darauf ein, wie mutig wir Zivilcourage gegen den Held zeigen. Ach, und der Staat hätte Rainers Erziehung übernehmen sollen? Ja, wie denn? Man hätte Säuglingsrainer seinen nutzlosen Eltern wegnehmen und ihn in geregelten Verhältnissen aufwachsen lassen müssen. Das hätte funktioniert, aber dafür fehlt ja jede rechtliche Grundlage. Da könnte man ja gleich die ganzen Assipuls im Lande zwangssterilisieren, wenn man so anfangen wollte. Und ansonsten? Wer sich der Maßnahme vom Amt widersetzt, kommt ins Gulag. Ei, warum nicht gleich in den FN und dann die Asche in die Eiruhr, da lernt er dann endlich mal das Arbeiten. 10.6 Alternativen. Was muss man eigentlich tun, um mit YouTube aufzuhören? Na, gar nichts. Man veröffentlicht keine Videos mehr. Fertig. Deshalb will Rainer ein Video veröffentlichen, in dem er ankündigt, keine Videos mehr zu veröffentlichen, Erzadler. Das ist doch alles wieder faul und dumm. Kann natürlich auch sein, dass die Arge langsam anfängt, unserem Rainer Arwen auf die Füße zu treten. Muss er wohl oder übel ein paar Bewerbungen raushauen. Oder sie packen ihn wieder in so einen Idiotenkuss, in dem er lernt, sich wie ein normaler Mensch zu benehmen und wie man kniet und Demut zeigt. Davon hat er dann nach spätestens 2 Wochen die fette Schnauze gestrichen voll und er fasst dann wieder den Entschluss, so richtig mit YouTube durchzustarten. So wie damals nach dem Hartz-IV-Debakel. Bleibt irgendeine stumpfsinnige Tätigkeit, die er nach Anleitung unter Aufsicht ausführt. Wäscheklammern zusammensetzen, Gussnitte abfallen, Regel einräumen, Lastwagen ausräumen, Müll aufsammeln, und Kraut jäten, Rasenmäher schieben, Ställe waschen, so war's in der Art. Zugegeben, viele dieser Dinge würden ihn in seiner jetzigen körperlichen Verfassung an die Leistungsgrenze bringen, aber wenn er durchhält, ginge es auch bald bergauf. Es gibt ja auch Kontenbetrieb, bei dem man nichts verkaufen muss. Im Getränkemarkt das Leergut annehmen zum Beispiel. Gut, er müsste zählen, aber nur im Zahlenraum bis 20. Werden in Franken nicht viele Brezeln gegessen? Es gibt doch noch keine Maschine, die Teigwürste zu Brezeln formt, oder? Das ist Handarbeit, nicht anstrengend, nur stumpfsinnig. Nach 1-2 Wochen geduldiger Anleitung könnte Rainer das auch. Genau wie Wegmänner formen, oder Cocktailkirschen auf die Sahnetörtchen legen, oder einen Sack Mandeln schälen, Nüsse knacken und mahlen, Brötchenteig abwiegen, Semmeln halbieren und mit Margarine beschmieren und nach Feierabend die Etage fegen. Die verqueren Arbeitszeiten passen auch zum YouTuber-Rhythmus. Und er wäre die ganze Zeit unter Aufsicht und könnte keinen Blödsinn machen. Und weil jeder seins erledigt, gäb's auch keine Querelen mit Kollegen. Klingt seltsam, aber es könnte tatsächlich klappen. Rainer könnte in einer Großbäckerei Hilfsbäcker werden. Man dürfte nur nicht den Fehler machen, ihm tatsächlich das Handwerk beibringen zu wollen. Einfach nur als Adler steckst an jedes Dörtchen eine Gjaschne und dann tust jedem Stutenkerl abpfeifen geben und inzwischen drin aweng. Zur Eile antreiben. 10.7 Qualifikationen. Naja, hier ist halt das Problem, Rainer hat keinen qualifizierten Schulabschluss. Sein erster Fehler war, nach der Baumschule nicht mal auf die Suche nach einer Lehrstelle zu gehen. Irgendein ihm oder seinen Eltern wohlgesonnener Arbeitgeber hätte sich des dicken Dummeiles möglicherweise erbarmt. Aber Rainer hat sich gleich als Zeitarbeitssklave verdingt und vermutlich immer nur darauf geachtet, möglichst wenig zu tun. Deshalb hat ihn auch kein Arbeitgeber übernommen. Und so ist's halt als ich mit der Lehre, der Zug ist abgefahren. Wer nimmt denn als Lehrjungen einen fast 3-jährigen Fettsack ohne Abschluss oder Berufserfahrung? Jetzt kann er bestenfalls noch Hilfsdulli werden. Sein zweiter Fehler war, nach Rudis Einbuddelung in der Schanze hocken zu bleiben. Das war sein größter Moment, da ist er zum Lord geworden und hat richtig einen auf dicke Hose gemacht. Dabei war damals schon abzusehen, dass ein fauler Sonderschulversager niemals in der Lage sein wird, die Schanze zu halten, und sie stattdessen völlig versaubeuteln und verramponieren wird. Eine Lehre hätte er auch mit 18 nur mit viel Glück gekriegt. Aber nach Rudis Abtritt hätte man sofort die Schanze verkaufen und von dem Erlös für Rainer irgendeine mickrige Einzimmerbude in Erlangen oder Nürnberg anschaffen müssen. Und mit viel Bewerbungsfleiß und Hilfe von Amts wegen hätt's dort möglicherweise einen Job für ihn gegeben, bei dem er in verantwortungsvollere oder zumindest besser bezahlte Aufgaben hätte hinanwachsen können. Aber jetzt ist alles aus. Man kann noch spekulieren, ob die Schulden oder die Baufälligkeit schneller sein werden, ihm die Schanze zu entreißen. Ich glaub ja, die Schulden werden das Rennen machen. 10.8 UNO-Verdachtsmomente. Warte mal. 49 Streams mit einer Gesamtlänge von 2023 Minuten, macht im Durchschnitt gute 2040 Minuten pro Stream. Muss man halt die extra Kurzdinger rausrechnen, bei denen Ruiners Bornleitung nach wenigen Minuten abschmierte, dann passt das. Aber jetzt. Knapp 90.000 Bars in 2023 Minuten? Das wären mehr als 40 pro Minute. Die kleinste Einheit sind 50 auf einmal. So eine Spende müsste pro Lied, das Ruine abspielt, 2 bis 3 Mal reinkommen. Wer seine Streams mal erlebt hat, weiß, dass das nicht der Fall ist. Da passiert oft minutenlang gar nichts. Also Großspenden? 1000 Bars auf einmal würden guten 20 Minuten 50 Spendendauer Feuer entsprechen. Müssten also auch 3 pro Stunde reinkommen, wenn sonst nichts oder wenig passiert. Dem ist aber auch nicht so. Zumindest nicht in den Streams, die ich in den letzten Tagen zur Blutdrucksteigerung hab ablaufen lassen. Da stimmt doch was nicht. Kann es sein, dass in dieser Gesamtrechnung alle Spenden zusammengerechnet erscheinen? Also wenn die Leute in seinem Chat 50 Likes oder Heiratsantrag oder Pop-up-Message posten, kostet der Driss ja auch Bars. Die kriegt Ruinana nicht einfach gespendet und ausgezahlt, da knappst Joetz Adler sicherlich noch einen größeren Anteil von weg. Die Juno-Juden veröffentlichen nicht, wie viel die Premium-Gifts, also 50 Likes und so ein Schrott, den Streamern einbringen. Erstens. Vom Wert der tatsächlichen direkten Tipps muss Ruina aber nochmal 30% abdrücken. Zweitens. Wird's bei den Geschenkbars also vermutlich noch mehr als 30% sein. Trotzdem kommt Monat für Monat genug Juno-Kohle rein, dass Ruina sich davon Fresse und Zichten und Anetschi kaufen kann. Das reicht. Der ganze Rest wird einfach ignoriert. Krankenversicherung? Pahaha, er ist doch nicht krank. Strom, Wasser, Internet. Wenn er das einfach alles nicht zahlt, drehen die ihm trotzdem nichts den Saft ab. Alle Vierteljahr kriegen die mal ein Honig rübergeschoben, dann halten sie schon still. Und der Stromzaun hält auch den Eintreiber vom Hof. Auto, der wo fährt? Ist jetzt Adler Auto, der wo nicht mehr fährt. Bringt Frau Pop halt den Driss vom Rewe mit. Müllabfuhr? Wenn man den Müll einfach im Erdgeschoss entlagert, spart man übers Jahr wieder ordentlich Kohle. Grundsteuer? Fertblü? Lass das mal die Mama machen. Macht sie nicht? Stromzaun. Traurige Tatsache ist einfach, dass Leute, die in der glücklichen Lage sind, keine Miete zahlen zu müssen und eben sonst keinen Fick geben, mit 400 Decken im Monat fein über die Runden kommen. Dafür muss Rainer in seinem Leben halt auch auf sehr viel mehr verzichten als nur auf Löschzwerge am Monatsende. 10.9 verdienen und bekommen. Auch wenn unser Qualemann 100-mal behauptet, er würde Kohlen verdienen, wird's das nicht wahr. Er verdient nichts. Er kriegt was gespendet. Das hat er nicht verdient, verdient es nicht und wird es nie verdienen. Die Spenden sind völlig unabhängig von seinen Taten. Gibt halt mitleidige oder dumme Leute, die ihm was schenken. Und die Aufrechnung zeigt ja, dass die ihm was schenken, dass sie nicht selber zahlen müssen. Freespins, Leute. Juno ist bereit, Kohlen zu zahlen. Juno zahlt, solange Spender das virtuelle Geld in echtes verwandeln und es Rainer zuwerfen und Rainer es auffängt. Dass aus diesem Zusammenspiel kein Verdienen wird, ist ziemlich klar. Man darf auch nicht vergessen, dass Rainer nicht genug geschenkt bekommt, um wirklich davon leben zu können. Nicht mal annähernd. Er hat in weniger als 5 Jahren YouTuber-Junauer Karriere stolze 15.000 Euro Schulden gemacht. Nicht durch Anschaffungen, Kredite oder sonst welche Investitionen, sondern einfach deshalb, weil sein monatliches Einkommen nicht gereicht hat, die monatlichen Fixkosten zu decken. Diese einfache Tatsache geht nur nicht in reines Spatzenhirn, weswegen er auf einem Fehler im System beim Stromanbieter beharrt. Aber natürlich hat er die Kohlen nicht, um die vergessenen Zahlungen auszugleichen. Hatte er auch nie. Auch vor der Stromlosstaffel stand er mehrfach mit dem Rücken zur Wand. Erinnert sich noch wer daran, dass Claire die Zutaten für Pfannkuchen pikant selber mitbringen sollte, weil Rainer zu pleite war zum Einkaufen? Das Drachenmobil wird auch nie mehr flott. Die dringend anstehenden Reparaturen an der Schanze werden niemals durchgeführt werden. Und schon gar nicht wird Rainer sich je irgendeinen Wunsch erfüllen können, der über das Budget eines 14-Jährigen hinausgeht. Von mir aus. Rainer arbeitet nicht, muss aber trotzdem nicht verhungern. Das liegt aber nicht daran, dass er irgendwas geschafft hat, sondern daran, dass er nur billig Müll frisst. Und vermutlich wird er häufiger Hunger schieben, als wir das wissen. Wenn er besonders gereizt und übellaunig vor der Cam hockt und auf milde Gaben wartet, liegt die miese Laune vermutlich oft genug am Hunger. Und wenn's dann endlich wieder was gibt, schlägt unser Fettsack ganz sicher ohne Maß und Ziel die Wampe voll. Rainer ist einen Unglücksfall vom Nichts entfernt. Was, wenn der Rechner abraucht? Das Schanzendach wirklich schadhaft wird? Irgendeine Behörde eine vierstellige Forderung stellt? Juno die Freespins abdreht? Rainer hat keine Absicherung, keine Rücklagen, keinen Plan B. Zurzeit hält ihn das Mitleid dummer Leute über Wasser und sein Spatzenhirn macht erfolgreicher YouTube-Star daraus, der auf dem Weg nach ganz oben ist. In den letzten 3 Jahren ist er mehrfach knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt und sein Zustand hat sich immer weiter verschlechtert. Obergeschoss unbewohnbar, Auto kaputt, immer weniger Freunde und Helfer. Nur das Glück, das bekannterweise ja mit den Dummen ist, hat ihn bisher nicht im Stich gelassen. Aber Rainer muss immer wieder Glück haben, das wohlverdiente Verhängnis nur einmal. 10.10 Ansprüche. Bitte nicht vergessen, dass Rainer völlig anspruchslos ist. Er fristet eine Existenz, die normale Menschen als trostlos, erbärmlich etc. einschätzen würden und ist vollauf zufrieden damit, denn sie beweist ihm, dass er ein toller, erfolgreicher YouTuber auf dem Weg nach ganz oben ist, ganz einfach, weil er überleben kann, ohne zu arbeiten. Bei deinen Zahlen hat er ca. 17 Euro pro Tag. Fixkosten? Keine. Null. Nada. Rainer zahlt keine Versicherungen, keine Rentenbeiträge, erst recht keine Steuern. Das Junau-Geld ist für ihn wie Taschengeld für einen Siebtklässler. Asche zum Verpulvern. Rewe-Makaroni kosten 1,50 pro Schale. Ebenso Rewe-Tiefkühlpizza. Wenn er ausschließlich solchen Müll frisst, kann er sich 2500 Kilokalorien für ungefähr 7 Euro gönnen. Energy ist teuer. Monster kostet 1,80 für 0,5 Liter. 3 am Tag bringen die Kilokalorien auf rund 3000 und die Ausgaben auf 12,50. Für den Rest. Kitten, Grillkohle, Alkohol. Richtiger Raucher ist Rainer nicht und Schnaps gönnt er sich auch nur, wenn's mal wieder richtig Bars geregnet hat. Solche Luxusausgaben machen wohl hochgerechnet 1,50 pro Tag aus. Bleiben pro Tag 3 Euro oder im Monat ein knapper Hunderter. Alle Vierteljahr kriegen der Internetmann und der Stromfritze was, damit die den Hahn nicht zudrehen, den Rest trägt Rainer am ständig runderen Leib. Derweil wächst natürlich der Schuldenberg, aber was soll's? Aus nem Stein kann man kein Wasser drücken. 10.11 Winkler und der Geldregen. Meine Güte. Ja, so einer von 4 oder 5 Strems spült ihm eine Ladung Kohlen in den Keller. Dann ist unser Mopsi aufgekratzt wie nichts Gutes, grinst und hampelt und freut sich wie narrisch. Dann sitzt er wieder 3 Stunden lang trübsinnig vor der Kamera und wartet auf Kleingeld. Und insgesamt reicht die Kohle haarscharf für Frisse und ein paar Unterschichtsbelustigungen wie seine Kanakenpfeife und eine Dumbo-DVD. Schon ein Friseurbesuch ist nicht drin, vom Bestreiten ganz regulärer laufender Kosten mal ganz abgesehen. Und um sich selbst in diese letztendlich doch nur prekäre Situation zu katapultieren, hat Mopsi die letzten 2 Jahre seines Lebens geopfert. Für lau. Rechnet das doch mal auf, ihr Neidhammels. Mehr noch. Die endgültig letzten 2 Jahre, in denen er sich irgendeine Perspektive hätte erarbeiten können. Jetzt ist die Flaschenpost endgültig vorbeigeschwommen. Und dann. Ohne Premium Header langfristig kein Drachengame. Wenn Rattenjunge und Streifenbesteiger jetzt RBS in die Versenkung folgen und einfach mal alle ein Vierteljahr nix machen, ist's mit Mopsi auch vorbei. Der liefert ja nix mehr, was Aufmerksamkeit verdient. Gähnende Langeweile alle wo. 10.12 Stromkosten. Ach, Leute. Der Durchlauferhitzer macht's. Wenn irgendein Schulversager in unserem schönen Land den Strom abgeklemmt kriegt, ist so gut wie immer ein Durchlauferhitzer im Spiel. Aus der durchschnittlichen Dusche rinnen pro Minute 12 Liter Wasser. Um 10 Liter Wasser zu erhitzen, braucht es eine Leistung von einer Kilowattstunde. Macht also bei 10 Minuten taglich, und Rainer hat's ja gern heiß, gute 10 Kilowattstunden pro Tag nur fürs Duschen. Sind bei euren Tarifen, 30 Cent pro Kilowattstunde, schon 3 Euro am Tag oder mehr als 4.300 Euro in 4 Jahren. Nur fürs Duschen. Solche Scherze wie mit dem Wasserdampf des durchlauferhitzten Wassers die Nasszelle in eine Sauna verwandeln sind da noch gar nicht eingerechnet. Und wenn Rainer wirklich regelmäßig eine halbe Stunde unter der heißen Dusche steht, klettern die Kosten sehr schnell ins Astronomische. Eine einzige solche Luxusduschsession kostet in circa 10 Euro. Mit einer Kilowattstunde kann Rainer eine Minute lang heiß duschen oder seine Rendermaschine 5 Stunden lang auf Hochtouren laufen lassen. Macht also locker nochmal 3 Kilowattstunden pro Tag fürs Rendern und Hochladen, und Zocken und Wixen, oder nochmal 1400 in 4 Jahren. Das sind schon mehr als ein Drittel der Schuldenmenge nur vom Duschen. Und der Rest der Maschine. Heizkosten gehen da noch oben drauf. Guten Abend, Drachenofen. Ein Raummeter ofenfertiges Brennholz kostet übrigens so um die 80 Euro. Holz kann man nicht einfach aus dem Wald holen und es verfeuern, weil sonst giftige Abgase entstehen können und eine Versottung des Schornsteins droht. Eine was? Eine Durchdringung der Mantelsteine eines Kamins mit Wasser, Teer und Säuren. Die stinkt zuerst wie nasser Fuchs und macht dann den Schornstein kaputt. Holz muss man schneiden, rendern, hochladen, spalten, sägen, trockenlagern, harte. Zeitraubende Arbeit, die sich Rainer natürlich nicht macht. Schade, denn so könnte er Geld sparen. Ein Raummeter Polterholz, den er aber tatsächlich noch aus dem Wald karren müsste, kostet nur die Hälfte. Aber gerade weil das Holzmachen eine Drecksarbeit ist, die jedoch auch ein ausgewiesener Dolivierainer erledigen könnte, trennt sich auch der Dörfler ungern ohne Zahlung von seinem hart erschufteten Holz. Rainer sollte also lieber nicht mit Holzspenden rechnen. Was ist ein Raummeter? Ein Kubikmeter gestapeltes Holz. Holz wird nach Volumen gehandelt, nicht nach Gewicht. Da sind natürlich jede Menge Zwischenräume mit bei Holzhändler alle Waldduden. Ob der Drachenofen an der Heißwassererzeugung in der Schanze beteiligt ist, weiß ich nicht. Bin aber fast sicher, dass das Wasser per Steckdosenstrom erhitzt wird. Da klingelt die Kasse eh schon. Um ansonsten einen Winter lang die Schanze bewohnbar zu halten, benötigt Rainer ungefähr 20 Raummeter Holz. Also. Nicht lecker warm, sondern bewohnbar. So, dass die Leitungen nicht platzen. Wären zumindest theoretisch nochmal so 400 Euro Holzkosten pro Monat für das nächste Vierteljahr. Haha, niemals. 11. Schwergewichtwinkler. 11.1 Abnehmerfolge. Wäre rein theoretisch durchaus drin. Ein tägliches Defizit von guten 700 Kilokalorien entspräche. Eine Gewichtsabnahme von einem Kilo alle 10 Tage. Selbst ein träger Fettsack von reines Format könnte sich also noch gute 1500 Kilokalorien pro Tag knaschüren und würde trotzdem in Jahresfrist seine 30 Kilogramm verlieren, sogar 35 wären locker drin. Und alles, was Rainer dazu tun müsste, wäre nur ein wenig auf die Ernährung zu achten. Wasser und schwarzen Kaffee statt Energies, Schwibschwab und Milchzuckerplöre, das wäre ein Anfang. Und dann einfach nicht mehr aus Kummer und Angst und Frust ständig Berge von fettigem Zeugs. Einfachen. 1500 Kilokalorien pro Tag sind alles andere als ein Hungerregime. Scheitert natürlich schon daran, dass Rainer seine Kalorien nicht gezählt kriegt, weil er im Zahnbereich über 100 nicht mehr fehlerlos addieren kann. Ich frage mich nur, wie unser Schwabel ständig auf die Idee kommt, irgendwelche Abnehmefolge zu verkünden. Die Leute können ihn sehen, Gott wär domme. Kriegt er das nicht in sein Spatzenhirn, dass er sich nur Dinge ausdenken und herbeilügen darf, die man nicht sehen kann? Aber er scheint ja auch wirklich und ganz im Ernst davon überzeugt zu sein, eine Bodybuilder-Figur zu haben. Und fragt andere Bodybuilder unter seinen Zuschauern, ob denen auch die Gelenke so schmerzen und sie auch Schwierigkeiten haben, Treppen zu ersteigen und durch Türen zu passen, man kann es sich doch echt nicht mehr ausdenken. Was für ein Riesenspinner, ich dreh noch durch hier. 11.2 Belastungsgrenze von Sitzmöbeln. Wenn Rainerle weiterhin seine Abrissbirne von Arsch in die durchgefurzte Couch hineinschleudert, macht's schon sehr viel früher wieder Knacks und das Ersatzsofa ist auch hinüber. Halbes Jahr, dann ist soweit. Nee, dritte Couch hat's in der Schimmelschanz nicht auf Lager und herkömmliche Stühle sind Rainers Abrissbirne von Arsch nicht mehr gewachsen. Die Schanzenstühle sind vermutlich alle eh schon so abgeranzt, dass sie sich beim ersten Mal, wenn Rainer sich auf sie schleudert, in ihre Bestandteile auflösen. Und Rainer hat so sehr geschafft, dass die Anschaffung einer neuen Sitzgelegenheit deutlich außerhalb seiner finanziellen Mittel liegt. Ganz abgesehen davon, dass er keine Möglichkeit hat, ein Möbelgeschäft aufzusuchen. Auf schmerzenden Füßchen gehen Emskirchen zu Mädeln, einen Zug in die richtige Stadt nehmen, Spießrutenlauf durch die angeekelten oder belustigten Blicke der Passanten bis ins Gewerbegebiet, im Möbelhaus Riesensitz kaufen und dann die ganze Odyssee zurück, keine Chance fürs Rainerle. Ach, was red ich? Irgendeine von diesen haltlosen Frankenfutzen wird dem armen Fettsack schon eine Sperrmüllcouch in die Rumpelbude stellen, sobald das derzeitige Sofa ebenfalls das Zeitliche gesegnet hat. Leider. 11.3 3500 Kalorien. 1000 Kilokalorien Energy 1 Liter, 1200 Kilokalorien Ofenkäse, 600 Kilokalorien Käse Macaroni, eine Packung, 600 Kilokalorien 2 Salamibrötchen. Noch 2 Tassen Kaffee mit Weißer und Zucker und tada, 3500 Kalorien. Für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und einen Liter Energy. Ist dann auch ziemlich egal, ob er statt Energy Cola oder Schnaps oder Biermix säuft, ist auch egal, ob er sich abends seine süße Ofenkäse reinzieht oder wieder eine Großpackung auf Backbrötchen mit Ketchup und Käse überbackt, oder im Sommer ein Pfund Schweinefleisch mit Ketchup begießt. Auch ohne Chips und Schokolade zwischendurch kommt er schon locker auf das anderthalbfache seines Grundumsatzes. Wenn er nur klug genug wäre, bei den Getränken auf kalorienfreie Versionen umzusteigen, würde es ihm wirklich nicht sehr schwer fallen, sein Gewicht zu reduzieren. Naja, zumindest anfangs nicht. Aber auch mit 10 weggehungerten Kilos wäre Rainer noch ein veritabler Fettesack. 11.4 Abendessen-Analyse. Nee, bist du nicht. Deine Erklärung stimmt schon. Ja gut, Rainer nimmt auf dem Abrissbirnenbild auch eine sehr seltsame Pose ein, aber der Lemmy auf seiner Vorderseite ist ja nicht so vollumfänglich zu sehen wie auf dem zweiten Bild. Es ist schon so, dass der optische Eindruck entsteht, er sei im Profil zu sehen, obwohl er sich eigentlich eindreht und die Plauze in voller Pracht in einen sehr unvorteilhaften Winkel rückt. Das legendäre Abrissbirnenbild ist außerdem von unten aufgenommen, die Kamera steht tiefer und zeichnet ein sehr erschreckendes Bild des Elends auf. Habe auch erst gedacht, da sei dran herumgespielt, bis ich mir die ABCDF-Zusammenfassung gegeben habe. Dann habe ich das Abendessen vom Herd genommen und in den Mülleimer geworfen. Ja, Lebensmittelverschwendung. Hast Rainer ja wie nichts sonst. Geht ihm natürlich nicht auf, dass die ganzen Kohlenhydrate, die er sich in die Fressluke schiebt oder gluckern lässt, alle ausnahmslos verschwendete Lebensmittel sind. Bei dem gerade noch Lebendgewicht ist es doch völlig überflüssig, oben noch mehr Nährmittel nachzufüllen. Rollo, alle. Rainer könnte inzwischen eine komplette Schwangerschaft lang, 9 Monate, von Wasser- und Vitamintabletten leben und bräuchte überhaupt keine Kalorien. Alles Verschwendung. Und was er dafür Geld sparen würde, da ist ja das Ende von weg. Fast ein Drittel seiner Stromschulden berappen könnte er und hinterher wäre er nicht vollkommen abgemagert, sondern nur noch aweng pummelig statt aufgedunsen wie nichts Gutes. Das Gemüse hat er gestern nicht gegessen. Gemüse. Das tun wir hier in diese Plastikschüssel und werfen es dann morgen weg. Heute erstmal 3 Schafnudeln auf den Teller trug und zum Nachtisch noch eine Fuhre Grieß mit Zucker drauf. Ernsthaft, Leute, schaut euch doch mal an, wie Rainer sich eine Portion selbst serviert. Flatsch, flatsch, flatsch. Ohne Zögern erstmal 3 dicke Schäppchen auf den Teller klatschen. Statt erstmal eine und dann essen und dann eventuell noch Nachschlag, nein gleich ansatzlos 3 Schaff vorlegen. Abbildung 4, kleiner Bauch des Winklers, ca. November 2017. Gehe inzwischen davon aus, dass irgendein unbelehrbarer Nachbar Rainer einen Sack Kartoffeln geschenkt hat, die Rainer sich jetzt einverleibt, um Geld zu sparen. Die 5er Packung Schweineschnitzel, das muss auch annähernd ein Kilo Fleisch sein. Schürt unser Oger sich, wenn er 2 Tage nei, die zweite Hälfte noch schön paniert und mit Sahne drauf. Man muss ihm zugute halten, dass das Zeugs, das er sich da selbst kocht, nicht annähernd so giftig und zuwider und ekelhaft ist wie der Industriemüll, den er sich sonst so gnadenlos ins Gesicht drückt, aber die Mengen, Gott verdomme, die Mengen. Völlig haltlos, völlig übertrieben. Wenn er jetzt sonst nichts essen tät, von mir aus, aber er muss sich ja direkt nach dem Aufwachen erstmal 600 Kilokalorien Backwerk neu schüren, Gott verdomme. Dazu Wasser. Kostet nur ein Viertel von dem, was Schwippschwapp kosten wird, wenn man sich's leisten könnt. Dass uns die Kocherei statt Bestellservice legen ja nun wirklich den Schluss nahe, dass in der reinen Kasse große Flaute eingezogen ist. 11.5 Kochwinkler. Von wegen gekocht. Er muss nach seinen Nudeln schauen, wer sagt euch denn, dass es sich bei denen um irgendwas anderes handelt als um haargenau die gleichen Fertignudeln, deren Pappschachteln sich neben seinem PC stapeln? Fetti stellt sich vor die Kamera, um uns dann stoll aufgeregt von seinen Followern vorzuschwemmen, dann fällt ihm ein, dass er Etzeler währenddessen ja eine Packung Nudeln erhitzen könnte, also schnauft er zum Ofen, stellt die Nudeln rein, schnauft zurück vor die Kamera und redet belanglosen Stuss. Dann fällt ihm ein, dass Nudeln verkohlen, wenn man sie zu lange im Ofen lässt, und er schnauft nach unten, um festzustellen, ob die Nudeln etzeller schon verkohlt sind. Dann schnauft er zurück vor die Kamera und labert irgendeinen Scheiß. Dann schnauft er nach unten, holt die verkohlten Nudeln aus dem Ofen, verbrennt sich dabei das Batschehändchen und schleudert die verkohlten Nudeln zu Boden. Dann schaufelt er sie mit seinen Greinfingern zurück in die Packung, hockt sich vor seinen Bitze und frisst die Scheiße auf einen Sitz auf. Dann leckt er die Schachtel aus. 11.6 Hosengröße. Was aber eigentlich noch bemerkenswerter ist: Über die zusehends verlotterten Leibchen des Leibchenlutz wird ja hier allerhand Lei geschrieben. Aber was ist mit untenrum? Rainer hat noch genau eine Hose, in die sein kugelrunder Fettarsch hineinpasst, eine Jogginghose unbekannter Machart aus Vollplaste. Vollplaste, Leute. Was glaubt ihr, wonach dieses Beinkleid inzwischen riecht? Nach Kabelabrieb, Einsamkeit und Drochenwichse? Reines Körper wird immer und immer birnenförmiger. Sein Wanst ist gar nicht so furchtbar, okay, schon ziemlich furchtbar, aber man findet Schlimmeres ohne groß suchen zu müssen. Was aber wirklich abstoßend ist, ist der kugelrunde Drachenarsch, der schon auf der Höhe des Rippenbogens beginnt. Irgendwie sind da wohl weibliche Hottentottengene in den Lad reingekommen oder sowas. Aber auf jeden Fall hat er definitiv nur eine Hose. Und die ist aus Plastik. Das Scheißdings von Idiotenhose besteht zu 65% aus Plaste und zu 35% aus Baumwoll. Und hat satte 64 cm Taillenweite. Aber Rainer kriegt sie nicht über seine elefantösen Kackstelzen gezogen. Liegt aber nicht daran, dass sein Arsch wie eine Wampe aussieht, und auch nicht daran, dass seine Wampe inzwischen wie ein Arsch aussieht, einschließlich stinkender Klafte in der Mitte. Nein, das liegt am Stoff, der zu zwei Dritteln aus elastischer Plaste besteht. Es ist einfach alles schier nicht zu fassen. Und wie damals beim Wix-Video, wenn das schon alles so hanserbämmlich und unsaglich beschämend ist, warum um alles in der Welt veröffentlicht Rainer es trotzdem? Er ist nicht nur dumm genug, sich aus der größten Übergröße rauszufressen, die sein Metal-Drecksau-Versand für hart am Leben gescheiterte Kindsköpfe zu bieten hat, er dokumentiert das auch noch und befindet das hochnotpeinliche Ergebnis für Material, das dringend veröffentlicht gehört, Ed Adler. Rainer ist wirklich immer einmal dümmer, als das ja die Polizei erlauben sollte. 12. Das Schicksalsjahr. Wir kennen ja alle die ach so traurige Geschichte von Rainers Schicksalsjahr, als es knüppeldick kommt. Rudi tot, Job weg und alles zu seinem Geburtstag. Rainer benutzt die Geschichte ja gern als Mitleidsgenerator und um zu zeigen, wie er halt schon immer angesichts unvorstellbarer Rückschläge unbeugsame Stärke bewiesen hat. Tatsächlich sieht die Sache natürlich aweng anders aus. Denn mit diesem Doppelschlag beginnt für Rainer eine großartige Zeit, die er seitdem in vollen Zügen genießt. Rudi tot bedeutet nichts anderes als das Ende einer Tyrannei, deren Ausmaße wir nur erahnen können. Das Winklersche Weibsvolk verlässt fluchtartig das Albtraumhaus, um nie wieder dorthin zurückzukehren. Es dauert nur Wochen, bis es im ohnehin schon desolaten Erdgeschoss der Schanze endgültig aussieht wie bei Cracknagers, komplett mit Sprühdosenfarbe an Decken und Wänden. Rainer hat jetzt endlich Internet. Und ist ganz allein. Ein fetter, hässlicher Sonderschüler, der vorher nur zu den Damen Unterwäschemodellen im Otto-Katalog wichsen konnte, darf Ed Adler endlich die für seine Generation verbindliche Pornosozialisierung nachholen, und schießt sich prompt den ohnehin schon gestörten Trieb rettungslos kaputt. Sonst hat Rainer nichts. Also, keine Kontrolle mehr, niemand, der ihn zu irgendwas zwingt, ihn fertig macht, Ansprüche stellt, einfach nichts. Himmlische Ruhe. Ohne Arbeitsverpflichtung kann Rainer jetzt endlich das tun, was er schon immer tun wollte. Nach Herzenslust herumgammeln, täglich stundenlang dadeln oder im Internet abhängen und sich hin und wieder mit den noch sporadisch gepflegten Sozialkontakten aus der Normalwelt volllaufen lassen. Immerhin hat er permanent sturmfreie Bude und, noch, reichlich Geld. Besäufnisse mit diversen Nichtsnutzen vom Dorfe sind da, noch, ziemlich regelmäßig, bis es Rainer nach und nach gelingt, mit seinen Allüren und seinen unnachahmlichen Schrulligkeiten diese letzten Kontakte zur Außenwelt zu vergraulen. Den Nichtsnutzen fällt natürlich auch auf, dass jegliches Weibsvolk die Schanzen nach wie vor meidet wie ein Pestspital, da eilt dem Albtraumhaus wohl ein schlechter Ruf voraus. Also gehen Sie lieber irgendwo hin, wo auch Weiber sind. Rainer zieht sich also ins Idanet zurück. Da muss es doch irgendwo noch Leute geben, die ihn hofieren? Foren, ach nee, da muss man lesen und schreiben können. Was dann? Idee. Ich könnte ja mit der Kraft der Musik, da muss man nichts können, was ich nicht kann, das muss doch zu schaffen sein. 13 Ein Dorf gegen Winkler. 13.1 Die Nachbarin. Die Nachbarin ist ja auch nicht zugereiste, die schon deswegen im Dorf nichts zu melden hat. Reines mundartliche Färbung nimmt in dem Ausmaß zu, wie er die Beherrschung verliert. Der vor Wut zeternde und tobende Rainer ist genau wie der besoffene Rainer des Hochdeutschen überhaupt nicht mehr mächtig. Ziemlich sicherer Indikator dafür, dass Rainer nicht versucht, irgendwen zu imitieren, sondern sein Dialekt tatsächlich die rainersche Ursprache ist. Außerdem, von wem sollte er denn wann und wie gelernt haben, einen Dialekt zu imitieren? Rainer hat in seinem ganzen Leben noch nie von irgendwem irgendwas gelernt. Ich denke, man darf getrost davon ausgehen, dass Rainers Mundart haargenau die seiner nichtswürdigen Mutter und seines wertlosen Vaters ist. Kann ja sein, dass Ritter ursprünglich aus dem Nachbardorf kommt und die Bauern zu Liester schon wieder a wenig anders daherritten. Diese Nachbarin muss wohl auch eine rechte Biskun sein. Ohne jedes guten Tag wird gleich mal auf den endlich in Erscheinung tretenden Rainer losremmendet. Da hätte sie wohl von jedem ein Halsmaul zu hören gekriegt. Rainer muss natürlich sofort vor Wut jäpsend und aus den Augen schwitzend das halbe Dorf zusammenbrüllen. Sonderschön, dass das halbe Dorf in seinem Sermon vorkommt, was der und der dahinter und die Ober und Unne alles schon gegen ihn, den armen Rainer, verbrochen haben, das geht ja auf keine Kuhhaut. Alle haben sie sich gegen ihn verschworen. Und immer, wenn irgendwas ist, ist's automatisch dem Rainer sei schuld. Der arme Rainer. Da muss ich ja gleich mit weinen und aus den Augen schwitzen. Scheint ja gut zu gären in dem Kuhkaff. Na hoffentlich hat die Pferdefotzen wirklich ihren Mut zum Rainer geschickt, damit der mal paar Watschne verteilt oder so. Und für die Nordlichter unter uns, Fotzen bezieht sich in Rainers debiler Mundart nicht auf das Geschlechtsteil, sondern das Mundwerk. Und eine biskunbissige Gurre, ist die Bezeichnung für eine zänkische Frau. 13.2 Dorfbewohner. Man darf nicht vergessen, wie abgelegen und gottverlassen Rainers direkter Wohnort tatsächlich ist. Da fällt jedes neue Aufkleberchen am Laternenpfahl sofort auf, und wird natürlich gleich beklagt als Niedergang des Abendlandes. Außer sich ein dickeres Fell wachsen zu lassen, was sollen die armen Händewäldler denn machen? Rainer freundlich bitten, seine Internetaktivität zu beenden? Rainers Antwort ist ein schallendes Fick dich. Und jetzt? Sollen sie ihn verprügeln? In den Feuerwehrteich schmeißen? Dem Dorfheiligen opfern? Die Hinterwäldler sind auch nur ganz normale Bürger. Nur ein wenig schüchterner, ein wenig harmoniebedürftiger und introvertierter als der Durchschnitt. Deshalb leben sie ja freiwillig am Arsche der Welt. Auf Wettbrüllen mit dem Drachenlord haben die auch nicht mehr Bock als sonst wer. Eher weniger. Also schneiden sie in höchster Not heimlich das Internetkabel durch und hoffen, Rainer sei zu blöde, um den Schaden zu beheben. Es hilft ihm ja nicht das ganze Dorf, sondern nur ein oder zwei Nachbarn. Und was sollen die auch anderes machen? Stell dir doch mal vor, du lebst in der ländlichen Einöde in einem Windskaff mit 50 Einwohnern. Die kennst du alle persönlich und sieh dich. Dein Nachbar ist der Dorftrottel. Botthässlich, grotesk fett, kein Schulabschluss, keine Arbeit, keine Frau, nichts in Sicht. Haust im zusehends verlottetem Elternhaus, das auch nie wirklich gut ausgesehen hat. Und der steht jetzt vor der Tür und fragt dich, ob's du heute ne vielleicht noch zur Rewe fährst? Und ihn mitnehmen könntest? Er weiß natürlich genau, dass du gerade im Begriff bist, zum Supermarkt zu fahren. Lügst du ihn an, sagst ihm, du fährst nicht? Mit dem Fettsack in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein ist eine echte Belastung. Und er stinkt das Auto voll. Also bietet man ihm alternativ an, ihm die Sachen mitzubringen. Es gehört schon eine gerappelte Portion Arschigkeit dazu, einem Bekannten, der dringend Hilfe braucht und danach fragt, diese Hilfe zu versagen. Die Leute mögen Rainer nicht, aber er hat ihnen ja auch nichts getan. Wie sollen sie ihm denn jetzt die Tür vor der Nase zuschlagen? Natürlich gibt es keine rechtliche Handhabe dagegen, dass einer tut und lässt, wozu er Bock hat. Es kann ihn auch keiner zwingen, dem Internet fern zu bleiben. Man kann auch keinen Kuchenspastendorfverbot erteilen, schließlich leben wir in einem freien Land. Und natürlich kann Rainer nicht für den Blödsinn irgendwelcher Kuchenspasten zur Verantwortung gezogen werden. Und natürlich wirft ihn auch niemand in den Feuerwehrteich. Wir sind hier nicht im Wilden Westen, Gott verdomme. Hätte aber er keinen Sinn. Rainer ist unbelehrbar. Was man machen könnte. Alle Dörfler ignorieren ihn vollständig. Helfen ihm mit nichts und wenn er ankommt und was will, kriegt er die Tür vor der Nase zugeschlagen. Dauert nicht lang, dann macht die Schanze zu und Rainer zieht ins, ach, was weiß ich. Sozialwohnung oder Einrichtung oder Knast. Macht natürlich nicht jeder. Weil's einfach asozial und arschig und unchristlich ist. Nochmal. Franken ist nicht der Wilde Westen. Und bevor man jemandem die Nachbarschaftshilfe versagt, der sie offenbar dringend braucht, denkt wohl an jeder daran, dass er selbst auch schnell mal in eine Situation geraten könnte, in der er dringend Hilfe braucht. Und handelt dementsprechend. Und deshalb können alle 50 Altschauberge et Sattler mal gepflegt ihre Forzen halten und sich nicht so anstellen. Solange ihr Rainer helft, bleibt er da und wird von Spasten besucht. Wenn ihr hart und brutal seid, dann muss der Fettsack weinend in die Welt hinaus. Dann seid ihr ihn zwar los, aber dafür dann Arschlöcher. So oder so kaputt. Pech gehabt. 13.3 Dorfverbot. Wer meint, ernsthaft meint, dass die Gemeinde Dorfverbot aussprechen kann, sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen. Wir sind doch hier nicht im Wilden Westen. Bitte verkaufen Sie Ihren Besitz und ziehen Sie weg, weil Sie uns unsympathisch sind. Herzliche Grüße, die Gemeinde. Wie bekloppt seid ihr eigentlich? Und dann Ritter. Diese vollgesoffene Druckermöse, dieses fette Stück Dreck und kümmert sich selber um die Angelegenheit? Die hat sich im Leben noch um nichts gekümmert, außer darum, wo der nächste Vorsofer kommt. Jo, und nach dem Fiasko am Hetzfeldsee hat er auch gesagt, dass er dringend sein Leben ändern muss. Sieht man ja, wie gut das geklappt hat. Rainer ist zu blöde, sich eine neue Wohnung zu suchen. Ritter und Ramona ebenfalls. Bleiben nur die derzeitigen Beschele von Ritter und Ramona. Sollte einer von denen gesteigertes Interesse an Rainers Umzug haben, sucht er eine geeignete Ranzhöhle aus und verfrachtet Rainer dahin. Aber warum sollte einer der beiden Macker Interesse daran haben? In die Drachenschanze wird wohl niemand einziehen wollen und kaufen wird den Schröbel auch niemand. 13.4 Sachkundigkeit der Dorfbewohner. Wir wissen ja ohnehin nicht, wie tief die Schauerberger in der Materie sind. Willi Gimmel, 2016. Nein, natürlich nicht. Die Schauerberger haben sicherlich keine Ahnung. Die leben zwar seit mehr als 20 Jahren in Sicht und Rufweite vom Albtraumhaus, aber Ahnung haben die sicher nicht. Rainer hatte vor Beginn seiner Internetkarriere sicher den Ruf eines sehr umgänglichen, wenn nicht gar höflichen jungen Mannes, der bei seinen Altersgenossen im Dorf ebenso beliebt war wie bei deren Eltern und Lehrern, niemals als schlechtes Beispiel herhalten musste, sich niemals Dummheiten zu Schulden kommen ließ und auch ganz sicher keinen Töchtern aus den Nachbarhäusern mit ebenso hartnäckigen wie dummdreisten Avancen nachgestiegen ist. Zweifellos hat Rainer diese tadellosen Umgangsformen von seinem Vater übernommen, der ganz sicherlich eine der Stützen des Dorflebens war, stimmgewaltig im Männergesangsverein, Stammgast im Gottesdienst und dreifacher Schützenkönig, aber bestimmt kein Sonderling mit Neigung zu Gewaltausbrüchen, der sich in seinen Bastelschuppen vor der eigenen Familie und dem eigenen unkontrollierbaren Jähzorn versteckte und das elterliche Anwesen völlig verlottern ließ. Und Rainers Mama erst, ihre gewinnende Art, ihre zuvorkommende Freundlichkeit. Und vor allem die völlig selbstlose Liebe, die sie ihrem Umfeld ebenso wie den eigenen Kindern zukommen ließ, sorgte ganz bestimmt dafür, dass jeder im Dorf eine stille Träne zerdrücken musste, als sie urplötzlich und völlig unerwartet das Albtraumhaus verließ. Nein, die Altschauerberger wissen sicherlich nicht, wer da in ihrer Mitte hinter einer mit nahezu übermenschlicher Gerissenheit aufrechterhaltenen Fassade von Wohlanständigkeit und Lebenserfolg eigentlich sein Unwesen treibt, und das noch dazu im Internet, wo alles gleich dreimal so wichtig ist wie am echten Leben. Wie gut, dass es Willi Gimmel gibt, der hier Aufklärungsarbeit leistet. Der Dank der Dörfler, denen es natürlich wie Schuppen von den Augen fallen wird, ist ihm gewiss. Klar, erst werden einige ein wenig wütend auf ihn, aber letztlich ja doch auf sich selbst sein, weil sie jahrzehntelang so getäuscht wurden über das wahre Wesen des Rainer W. Aber dann wird sich ihr heiliger Zorn Bahn brechen und sie werden den Rainer mit Schimpf und Schande, und Fackeln und Mistgabeln, aus dem Dorf jagen. Dem Willi aber werden sie in der Kirche a Kerzenort zünden, Sakradi und Halleluja Zefix. 14. Neues von der Schanze. 14.1 Der Schanzen-Countdown. Das ist der eigentliche Countdown. Wenn's in 3-4 Jahren anfängt, in die Drachenschanze reinzuregnen, ist endgültig Schicht im Schacht. Vorher könnten wilde Blossruiner nicht aus dem Weltnetz entfernen. Oder ein besonders harter Winter bringt noch vorher die Wasserleitungen zum Bersten. 14.2 Glanzruß. Oh wie schön. Wenn der Winter noch recht fein lang wird, bricht an der Schanze doch noch Feuer aus. Das Zauberwort heißt Landsruß. Der entsteht im Inneren des Schornsteins, wenn man im Ofen statt trockenem ordentlichem Brennmaterial irgendwelches Zeug verfeuert. Setzt sich gern auf dem Wärmeüberträger fest, dann bleibt's kalt, obwohl man ständig heizt. Und das Schönste ist, Glanzruß ist brennbar. Und entwickelt wirklich ganz unglaubliche Temperaturen. Mehr als 900 Grad sind's da locker drin. Sieht man erst, wenn oben aus dem Schornstein die Flammen schlagen. Dann ist's schon zu spät. Glanzruß nicht mit Wasser löschen. 900 Grad. Aus einem Liter Löschwasser werden dann zapze ab 1700 Liter Wasserdampf und Klickrhythmus fliegt dir der Schornstein um die Ohren. Zu dem beschabelten Kochvideo sag ich besser nix, sonst steigt der Blutdruck wieder. Nur so viel. Dass im Hause Winkler das Aufreißen von Nahrungstüten und Erhitzen ihres Inhalts als Kochen gilt, lässt tiefe Einblicke in Ritters hauswirtschaftliche Fähigkeiten zu. Kein Wunder, dass ihr Sohn genauso faul und scheiße ist. Er sieht ihr auch immer ähnlicher. Aber wie gut gelaunt er ist, weil's gleich Fressi gibt. Ein Körbchen Pommes mit Sahne und zwei Schnitzel dazu. Das hebt die Stimmung. 14.3 Das letzte Refugium. Waschbecken. Aber ja. Reines Lebensmittelpunkt ist Erzadler sein alter Greenscreen-Raum. Man geht im Erdgeschoss rechts hinter der Treppe am Bad vorbei. Die Küche liegt gegenüber. Dem Schielböckchen hat er das damals alles gezeigt. Das Fenster ist heute mit einer ranzigen braunen Decke verhängt, der Greenscreen ist vor die gegenüberliegende Wand gewandert. Bei der alten Romtour hängt er noch vor dem Fenster, durch das reine heute beim Strömen immer rauslugt, ob Besuch kommt. Das Waschbecken neben dem, heute verhängten, Fenster gut zu sehen. Das ist heute hinter ihm, Rainer strömt mit Blickrichtung auf das Badezimmer. Der angrenzende Raum mit der neckischen roten Lampe und dem ultrageilen Fliesentisch aus echtem Marmor ist heute Rainers Schlafzimmer. Die ausgehängte Tür ist wohl längst zertrampelt und neidschiert worden, stattdessen weht im Durchgang heute ein ungewaschenes Werbefinchen der Kapelle Ensiferum. Ob er den Bauschutt rausgekehrt hat, bevor er seine Furzkulle dort aufgestellt hat, vermag ich nicht zu sagen. An der himmelblauen Wand sieht man die Couch, auf der Rainer heute in den Tag hineinsieht. Damals lag einfach irgendein Schröbel drauf. Das waren noch Zeiten. Man schwankte während der Roomtour beim Anblick der desolaten Räumlichkeiten schon zwischen Belustigung und Ekeln. Aber damals war die Schanze, verglichen mit heute, noch in einem passablen Zustand. Gut, passabel war sie auch damals schon nicht, aber wenigstens gab's noch Tapeten und Türen und Rainer konnte noch beide Etagen benutzen. Heute lebt er im eigenen Haus wie ein Untermieter. Ein ungeliebter Untermieter, von dem man hofft, er zieht bald aus. Die Hinterstube, in der er sein kümmerliches Restleben fristet und sich nachts in den Schlaf weint, ist die Abseite, in der vor gar nicht allzu langer Zeit Oma Winkler den grimmen Schnitte erwartete, der sie endlich fort aus dem Albtraumhaus und heimführt. Bei Rainer ist's auch bald soweit. Dieses Bild von seinem Arsch, da habt ihr doch dran rumgedoktert, oder das sieht ja bald aus wie bei einem Zentauren. 14.4 Das drohende Ende. Nach wie vor mein Favorit für das Ende der Drachenschanze. Mangelhafte Kaminreinigung und Rainers dummes Schürverhalten. Wenn man unpassendes Material neu schürt, alles, was mehr als 20% Restfeuchte hat, zu wenig Verbrennungsluft zuführt, den Schmierus im Schornstein durch zu geringe Verbrennungstemperaturen kondensieren lässt, oder auch die Asche im und vorm Ofenrohr nicht regelmäßig gründlich entfernt, entsteht im Kamin der sogenannte Glanzruß. Und der ist selber brennbar und kann durch Flammen oder auch Funken entzündet werden. Zack, Schornsteinbrand. Bei einem Schornsteinbrand steigt die Temperatur schnell auf Drachenfeuerhöhe. Im schönsten Fall explodiert dann der Schornstein. Das wäre das Ende der Schanze. Und weil Rainer todsicher seit 2009 rumsitzt in der irrigen Annahme, der Schornsteinfeger müsse sich bei ihm melden und nicht umgekehrt, und weil der Schornsteinfeger für seine notwendige Arbeit Kohlen haben will, Rainer Spatzenhirn die Notwendigkeit dieser Arbeit aber todsicher nicht einsieht, wird der Schanzenschlot vermutlich, hoffentlich, seit Jahren nicht ordentlich gereinigt. Wurde ja auch jahrelang er nicht genutzt. Wenn Rainer jetzt aber wieder jeden Winter irgendwelches Zeug kneifiert, rums, dann geht's die Bude hoch. Eine Schornsteinexplosion ließ er die bis zum Rand mit Unrat vollgebremste Schanze in 0, nichts bis auf die Grundmauern abbrennen. Und ohne Schornsteinfegereinsatz zahlt keine Versicherung der Welt da auch nur einen Pfennig. Ist wie gesagt mein Geheimtipp fürs Endgültige besiegt. Wäre passend und poetisch gerecht, weil der selbst erklärte Drachen nicht nur durch sein angebliches Lieblingselement ruiniert würde, sondern natürlich auch durch seine ganz ureigene Dummheit und Besserwisserei. Schade nur, dass die Drachennachbarn vermutlich Spielverderber sind und den Kaminkehrer für Rainer mitbestellen und bezahlen. Denn wenn Albtraumhaus und Nebengebäude erst lichterloh in Flammen stehen, ist für die dahinterliegende Nachbargebäude auch alles vorbei. 14.5 Freiwilliger Auszug? Freiwillig jedenfalls nicht. Frage ist nur, was früher passiert. Erstens, Schanze wird durch Vernachlässigung endgültig unbewohnbar, dann zieht Rainer vermutlich in dieses kleine Waschhäuschen zwischen Schanze und Werkstatt Schütten und lässt allen Schröbel, den er nicht täglich nutzt und mit umzieht, einfach in der Ruine verrotten. Stromversorgung erledigt er via Verlängerungskabel. Zweitens, Schanze wird ein Opfer der prekären Finanzlage, Finanzamt Staffel kommt doch noch. Oder sowas. Dann ist Rainer gefickt, denn keine Sozialwohnung bietet ihm den Platz, seinen ganzen Schröbel mitzunehmen, und eine vernünftige Auswahl kann er auch nicht treffen. Er wird völlig wahllos 3-4 Kartons mit Schrott vollstopfen und den mitschleppen, der Rest wird weggeschmissen. Warum Rita und Ramona nach wie vor keinen Anspruch auf ihren Erbteil erheben, habe ich mich auch schon oft gefragt. Meine Vermutung. Rainer hat verzichtet. Der hat sowas wie Niesbrauch eingeräumt bekommen und darf in der Schanze wohnen und sie versaubeuteln, ist aber nur wirtschaftlicher Eigentümer. Der große Eigentümer und Rechtsinhaber ist die Erbengemeinschaft Ritter und Ramone. Sobald die Verienwartefrist verstrichen ist, baut's, verscherben die Weiber die Schanze, streichen allein die Kohlen ein und Rainer kann sehen, wo er bleibt. Die Weiber sehen aber auch, dass in dem Fall Rainer womöglich bei einer von ihnen einziehen wollte, und darauf haben sie keinen Bock. Also hoffen und warten sie, dass Rainer entweder endlich Vernunft annimmt und in eine Sozialwohnung zieht oder vom Herzkasper dahin gerafft wird. 14.6 Rainer Winkler, ein Fall für betreutes Wohnen? Und obendrein schon wieder der Unsinn mit betreutem Wohnen oder Pflegeeinrichtung. Leute, Rainer ist sehr wohl in der Lage, seine völlig verkrachte Schmarotzer-Existenz ganz allein weiterzuführen und sein Restleben ganz ohne Intervention vor die Wand zu fahren. Was so Kleingeister wie Wirs individuell unter halbwegs vernünftiges Leben versteht, war bei Rainer sowieso niemals drin. Der Mann hat keinen Schulabschluss und mit fast 30 insgesamt keine 3 Jahre lang gearbeitet, was anderes als rumhocken und irgendwem zur Last fallen wird er nie, da braucht er keine Betreuungseinrichtung. Brauchen die restlichen 4 Millionen Harzis in unserem Land ja auch nicht. Die YouTuber-Existenz ist einfach nur eine frivole Zwischenepisode in Rainers sowieso schon verpfuschtem Leben. Sobald er die Schanze verjuxt hat und wieder Harzier ist, lässt er den Quatsch sowieso sein, schon aus Faulheit. Und dann der Quatsch von wegen niemand wird ihm eine Wohnung vermieten. Oh doch, ihm und jedem anderen Haldri auch. Weil so die Miete garantiert vom Amt kommt und man auch Schrottimmobilien vollstopfen und vergolden kann. Meine Güte, manche Leute hier. 15 Videospiele. Rainer ist nun schon seit Tagen nicht im Internet aktiv, weil er völlig begeistert ein neues Videospiel spielt. Nach eigenem Verständnis ist er ein YouTuber vom Stamm der Let's Player, also so Heinis, die sich selbst dabei filmen, wie sie Videospiele spielen. Also warum zum Teufel nochmal gibt es nicht schon stundenlanges Videomaterial, das Rainer beim Genuss seines neuen Videospiels zeigt? Seine Besessenheit, seine Begeisterung und Freude wären doch tatsächlich aufzeichnenswert, da könnte doch Material entstehen, das Leute, die sich für dieses beknackte Videospiel interessieren, auch tatsächlich sehen wollen. Jeder, der sich das Spiel zulegt, wäre doch in derselben Situation wie Rainer. Aber nein, Rainer tut nichts dergleichen. Zum einen, weil seine Schrottausrüstung daran scheitert, ihn weiter daddeln zu lassen, während er ein Video hochlädt. Und er will halt weiter daddeln. Oder ist das ein Konsolenspiel? Dann bräuchte er doch gar keine neue Ausrüstung. Zum anderen, weil er natürlich nicht einfach so ein neues Format starten kann, ohne das vorher wiederholt umständlich angekündigt zu haben. Außerdem ist das, was das Material tatsächlich sehenswert machen würde, sein Meistern eines ihm unbekannten Spiels, genau das, was Rainer nicht zeigen will, denn da könnte er sich ja aweng dumm anstellen, Fehler machen. Das mag Rainer nicht. Er will sich selbst als Oberdatler präsentieren, dem auf Anhieb alles glückt. Okay, bei Skyrim hat er auch lauter Blödsinn gemacht und es trotzdem veröffentlicht, aber damit war auch schnell Schluss. Und schließlich und letztendlich ist er einfach zu faul und zu bequem. Videos produzieren ist eine harte Anforderung an ihn, an der er auch nach jahrelanger Erfahrung gern mal scheitert. Und Edzardler will er halt in Ruhe daddeln und sich nicht um den ganzen Videorotz kümmern müssen. Er ist tatsächlich für seine selbstgewählte Leidenschaft zu blöde und zu faul. Gott verdomme. 16 alter Egos. Interessant, interessant. Hier haben wir Rainer ganz allein, ohne fremden Input. Hier wird er ganz auf das schwache Blubbern seines eigenen Hirns zurückgeworfen und das Unbewusste bricht sich Bahn. Er und nur er muss sich hier eine Geschichte ausdenken, die er erzählen will, die er für erzählenswert hält. Und sie handelt von seinem nach wie vor ärgsten Trigger. Der Arbeitslosigkeit. Rudi hat in dieser Sache wirklich ganze Arbeit geleistet. Reines alte Egos liegen herum und widmen sich ihren niedrigsten Trieben, dabei ist die Aggression freilich nie fern. Der Selbsthass wird immer schön projiziert, ironischerweise auf eine andere Version des Selbst, reines Alternativ-Egos, die aufeinander losgehen, ginge wirklich fast als gelungener Psychologenscherz durch. Dann kommt der Schöpfer zurück, der sie alle erschaffen hat, aus dessen mächtigem Pensi, wo ist eigentlich dein Stab? Sie alle in die Welt gesandt wurden. Die Übervaterfigur und natürlich kommt sie von der Arbeit. Nicht einfach irgendeine Arbeit, obwohl es natürlich irgendeine sein könnte. Nein, der Arbeit. Die hier nicht als Tätigkeit vorkommt, sondern als Sehnsuchtsort, das gelobte Land der richtigen Männer mit einer gescheiten Erwart. Und augenzwinkernd macht der nette Papi die Söhne darauf aufmerksam, dass sie jetzt im Spiel versuchen sollen, ihm zu gleichen. Nicht wirklich, er ist ja auch nicht wirklich bös auf sie. Aber sie sollen so tun, als ob. Mehr will er nicht. Der scherzhafte Anspruch des Sohns auf Bezahlung ist die scherzhafte Aufforderung des Vaters, sich im Spiel an die Award zu gewöhnen. Aber bevor es ernst werden kann, ist die Geschichte lieber schnell vorbei. Mehr davon bald lieber nicht. 17 Rudi Winkler. 17.1 Rudis Taten. Was Rudi gemacht hat. In der Schule hart versagen. Trümmerleute ficken und heiraten. Maroden Bauernhof erben. Maroden Hof verkommen lassen. Malochen und malochen und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen. Falsche Entscheidungen treffen. Augen vor der Zukunft verschließen. Saat der Gewalt sehen. Endlich ins verdiente frühe Grab fahren. Was Rüde nicht gemacht hat. Abi. Auslandsurlaub. Sex mit einer geilen Alten. Verantwortung übernehmen. Sich um Haus, Hof, Frau, Kinder kümmern. Endlich mit dem Saufen und Rauchen aufhören. Gutes Vorbild sein. Sich mal zusammenzureißen, Gott verdomme. Frag mich, ob Rudi beim Lesen auch als was gesagt hat. Spaß, der hat doch nie irgendwas gelesen. 17.2 Trigger Rudi? Eine der hartnäckigsten Räuberpistolen im Game, Rudi sei Trigger gewesen. Geht nur darauf zurück, dass Rainer ein Bild von Rudis geliebtem LKW veröffentlicht. Dieser LKW ist keine Sattelzugmaschine, wie ein Drucker sie nutzen würde, nein, bei dem gezeigten LKW handelt es sich um einen ziemlich betagten Pritschenwagen. Damit war Rudi sicherlich nicht in den 90ern auf Achse mit Terminfracht, Gott verdomme. Mit sowas beliefert die örtliche Brauerei ihre Bezieher, oder der Bauunternehmer fährt damit seine Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, wo er grad mauert oder Dachstuhl oder Fenster oder Heizkörper installiert. Ritas neuer Schicke ist Drucker. Rudi war einfach irgendein Dorfmaloke, der Bierflaschen in seine Werkstatt gebunkert hat, das Haus seines Vaters verkommen ließ und den Digrim darüber, dass seine Alte immer fetter wurde, in ein frühes Grab getrieben hat. 17.3 Erziehungsmethoden. Ah komm, Geh weiter. Was Erziehungsstellen bei Rainer bewirkt haben, kannst du heute live auf YouNow bewundern. Wer meint, ernsthaft meint, dass Rode nicht alle Tage wieder im Suff Frau und Kind verdroschen hat, kann sich weghängen. Kaum ist die Sau endlich abgekratzt, verlassen alle Weiber die Schanze und tun fortan so, als würde dieser Ort des Schreckens einfach nicht mehr existieren. Schön verdrängen, schön Schutzmechanismus, schön Katze streicheln. Bei Rainer haben die Schellen eine Vergötterung des Mannes bewirkt, dem er trotz intensiven Kampfsporttrainings körperlich immer unterlegen war. Rainer hält sich für einen wirklich harten Hund, aber Rudi konnte ihn selbst im Suff noch spielend fertig machen. Also verehrt er ihn heute wie Weilands die Muselbanden ihren Bruce Lee. Also legt er Rosen auf sein Grab und deckt sie noch, wenn mal Besuch kommt. Das Loch in die Tür des Schwesterzimmers, das hat natürlich die Schwester selbst hineingeschmaßt und nicht etwa der Rudi, als er im Suff an die süße, süße Köst dahinter wollte. 17.4 Internetverbot. Zumindest wusste er, dass es besser ist, wenn seine Ruinelle kein Internet bekommt. Schon wieder falsch. Rudis Internetverbot hatte nichts mit eventueller Sorge um das Tun und Treiben seines Stammhalters zu tun, wie auch sonst nichts, was Rudi so getan oder gelassen hat, unbedingt mit Sorge um seine Familie zu tun hatte. Wart der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So einfach. Rudi kannte sich mit dem PC-Adler nicht aus, also hat er beschlossen, dass man diesen ganzen modernen Rotz halt nicht braucht. Ihm kommt das Kagin da nicht ins Haus, nur über meine Leiche. Kannst du haben, du Ritterficker. Und die ganzen Rudi-Wischteer hier können mal daran denken, dass die einzige Mulle, die dieser Knalldepp klar machen konnte, die nicht nur ein wenig unansehnliche Druckermöse Ritter war. Das ist sein größter Erfolg. Sich von einer Matschkuh, die mit 30 aussah wie 64 zwei Kinder anhängen zu lassen, die auch volljährig ums Verrecken nicht wissen, wo im Satz man ein Komma oder einen Großbuchstaben setzt. Nicht, dass Rudi das je gewusst hätte. Ausbuddeln, Kopf abmachen und Inhaltsscheißen, Gott wär domme. 17.5 Arbeitslos? Dass er arbeitslos war, hab ich nicht gesagt. Ich gehe davon aus, dass er dumm und faul war. Ein vernagelter Dorfdulli ohne Ambition oder auch die geistige Kapazität, Ambitionen in die Tat umzusetzen. Schau dir den doch an. Erbt ein heruntergekommenes Drecksloch am Arsche der Welt und kriegt es in 30 Jahren nicht mal hin, irgendwas daran zu modernisieren oder auch nur den Verfall der Schimmelschanze aufzuhalten. Da pfeift's doch schon seit Jahrzehnten durch alle Löcher. Der Verzicht auf so neumodischen Dreck wie das Internet oder Auslandsreisen lässt natürlich genauso auf Rudis immense Bildungsaffinität schließen wie die unendliche Mühe, die er sich mit seinem Stammhalter gemacht hat. Wie wichtig ihm Schulbildung war, spiegelt sich ja auch in Rainers bemerkenswerten Zeugnissen wider. Rudi war ein erzblöder Hilfsknecht, für den selbst auf dem platten Land nur der letzte dumme und urhelig Ladenhüter zum Ficken übrig blieb. Und von dieser Matschkuh lässt er sich dann zwei Kinder anhängen, die er genauso verkommen lässt wie seinen Erbhof. Was für ein Hirni. Pseudo-Analysen? Von mir aus. Meine Erklärungsversuche basieren auf beobachtetem Verhalten, denen ein Erklärungsansatz zugemessen wird. Wenn du irgendwo Einwände oder bessere Vorschläge hast, immer her damit. 18 Rita Winkler. 18.1 Die Person Rita. Lass dich regelmäßig von Rudi durch die Hecke ziehen. Zwei Kinder. Eins dümmer als das andere. Dein Unterschichtsmänne hat noch eins bankert mit irgendeiner anderen Drulla. Hause in einer Müllhalde, die du völlig verkommen lässt. Werde immer fetter. Mann tot. Neustart als Trackermöse. Gleich wieder in einer Müllhalde. Nein, Rita trinkt wahrscheinlich so gut wie nie und wenn, dann nur ganz wenig. Weil läuft ja auch so bei ihr, hat sie ja überhaupt keinen Grund, sich volllaufen zu lassen. Traubenstampfer, dummer Stampfer. Also, nur damit ich dich recht verstehe, die Schauerbäcker haben Rainer so satt, dass sie ihn nach Kräften unterstützen und ihm helfen, wo sie können? Ach so. Ja dann. Rita war und ist eine faule Fatfood, die selber nur mit Ach und Krach die Hauptschule geschafft hat. Bildungsfern bis dahin aus. Die hat in ihrer Ehe nichts mehr gemacht, außer immer fetter und fetter zu werden, vermutlich, damit Rudi sie nicht mehr besteigen mag und sie damit um die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten herumkommt. 18.2 YouTube-Kenntnisse Ritas. Und weil die fette Trackermöse keinen Plan von der Welt hat, weiß sie auch genau, Was Abos und Klicks sind, nee? Eben nicht. Rita ist zu dämlich, Ed Sattler auch nur den Kanal ihres Sohnemanns auf diesem YouTube-Dings dazu finden. Wenn man will, dass solches Lumpenproletariat Inhalte im Weltnetz aufruft, muss man ihnen einen Link schicken und eine Anleitung in Bildchen, wie man einen Link anklickt. Die Trackermöse hat in ihrem Leben nie irgendwas hingekriegt. Sich von Rudi durch die Hecke ziehen lassen, das ist ungefähr so erbärmlich wie Pfandflaschen sammeln am Hauptbahnhof. Und das ist Ritas Lebensbilanz. 18.3 Rita nach Rudis Ableben. Für den Fall von Rudis Abkratzen hat sie aller Wahrscheinlichkeit nach keine Vorsorge getroffen. Als der dann tatsächlich eingebuddelt wurde, hieß es auf der Schanze wohl, jeder kämpft für sich allein. Rita hat nichts gelernt, nie gearbeitet, faul wie die Seuche und folglich nicht in der Lage, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Ramona noch schlechter dran. Minderjährig, noch Schülerin und schon von daher nicht in der Lage, für sich zu sorgen. Also muss ein neuer Versorger her. Rita macht umgehend einen klar, bei dem sie zusammen mit Ramona unterkommen kann. Was an Waren zur Verfügung steht, nimmt sie mit. Rainer zu diesem Zeitpunkt volljährig, mündig und bereits sehr von sich selbst eingenommen. Der Mann im Haus, der Schanzenlord. Entweder Ritas neuer Stecher weigert sich, für einen erwachsenen Mann den Papi um Versorger geben zu müssen. Der Boa ist Ed Sattler Amor, der kann selbst für sich sorgen, Ed Sattler, sag Radio C-Fix, oder Rainer selbst. Lehnt dieses Ansehen brusk und in völliger Selbstüberschätzung ab. Ich bin kein Kind mehr, ich bin Amor und die hedest bemettelte Rixau, wo dieses Dorf je gesehen hat, Ed Sattler. Ich übernehme den Wadersaalhof und bring den wieder in Schuss. Das Dach mach ich neu und die Leitungen und Internet hol ich auch. So oder so bleibt Rainer in der Schanze zurück und allen ist's recht, passt schon. 18.4 Abschottung von Rainer. Und warum ist der Lad das Problem? Wo kommt das her? Wie wird ein Kind erst mühsam, dann ätzend? Mein Vorschlag. Durch Vernachlässigung seitens der Eltern. Und warum schneiden die Winklerweiber ihren Rainer? Mögliche Erklärungen. Rainer vergöttert den toten Rudi nach wie vor, die Weiber hassen Rudi. Da ist Ärger vorprogrammiert. Also bricht man den Kontakt ab. Rita merkt, dass auch der erwachsene Rainer Hilfe und Unterstützung nötig hat. Dazu ist sie aber zu faul. Da geht's dem Rainer wie dem Pferdblu, das ist mir jetzt Adler zu viel, da sollen sich mal die Nachbarn drum kümmern. Rita will ihrem Sohn endlich helfen, aber Rainer fühlt sich durch diese verspätete Zuneigung bevormundet und eingeengt. Und weil er den harten Weg gehen will, schneidet er die Mutti aus dem eigenen Leben raus. Rainer macht Rita Vorwürfe, weil sie das Andenken Rudis schändet, indem sie sofort nach seinem Tod einen anderen Macker hatte, eventuell sogar schon zu Rudis Lebzeiten. Und weil er mit selbstgerechten Vorwürfen nicht spart, hat er bei den Bartuschs Hausverbot. Das ist ja fast wie Hamlet hier. Bei Rita regt sich das schlechte Gewissen. Rainer in seiner Finalform ist eine tägliche Erinnerung daran, wie sehr sie als Mutter verkackt hat. Also verdrängt sie ihn. Attributionen, die Weiber sind unzufrieden. Rainer ist wehrlos. So wird er zum Sündenbock der Sippe. Ist alles nicht so ganz rund gelaufen, hätte alles viel besser sein können, wir sind ja so arm dran, mimimi. Und irgendwie ist ja eigentlich der Rainer an allem schuld. Ohne den könnt's Ed Sattler so schön sein. Schwups, ist er draußen. 19. Ramona, letzte Hoffnung? Ach was. Wir wissen, dass Ramona kein Abitur hat, inzwischen genauso fett wie ihre nichtswürdige Mutter ist, immer noch in dem Dreckskaff haust und bei der Beerdigung ihres nichtswürdigen Vaters einen Fetzen trug, aus dem ihre Hupen fast rausgefallen sind. Welches Detail in diesem großartigen Lebensentwurf verleitet dich denn zu der Annahme, dass Ramona nicht zu den Familien im Brennpunkt gehört? Und was den Rainer anbelangt, davon kriegt Ramona bestimmt seit Jahren nichts mehr mit. Die Bilder, die es von ihr im Netz gibt, die hat sie da selbst reingestellt. Das Band auf ihr Antlitz gewichst hat, ist auch 3 Jahre und 30 Kilo her. Ramona hat an dem Debakel nichts zu leiden. Also kann ihr Rainer nach wie vor schön egal sein. 20 YouTuber und andere Nebenfiguren. 20.1 Eblali. Du hast den guten Fido vergessen. Rainer dachte wirklich, er habe es ganz nach oben geschafft, als er endlich im Programm eines seiner YouTube-Helden vorkam. Ja gut, der hat ihn zwar arrogant genannt, aber hey, das ist doch alles ein Missverständnis. Das kann man mit dem guten Figur doch klären, am besten von Mann zu Mann in Köln. Als dann daraus nichts wurde, trotz Rainers immer verzweifelte anmutenden Versuchen, da war Fetti schon arg getroffen. Und als Figur dann, angenufft von der ganzen Verzweiflung, die ihm da entgegenschwallte, sein Antwortvideo veröffentlichte, da war das Tischtuch endgültig zerschnitten. Rainer musste einsehen, dass er sich auch bei seinen Idolen nicht etwa großer Beliebtheit erfreut, sondern auch von denen nur Spott und Hohn und Vorwürfe und Hate zu erwarten sind. Seitdem fährt er in puncto YouTube eine ziemlich deutliche Die Trauben sind ihr saure Politik und hat sich aufs Schmollstühlchen gehockt. Gut, wenn der Fido sich entschuldigen würde als Adler, dann würde er auch wieder tolle Videos machen. Der verwaiste Hauptkanal ist Fidos Schuld. Hashtag danke dafür Reiblali. Dazu kommt ja noch, dass es einfach immer weniger Leute juckt. In der guten alten Zeit war es doch absoluter Standard, den Rainer immer wieder mit dem Wunsch nach neuen Folgen von Vier Drachen und der Metal zu behelligen. Aber heute fragt ihn keiner mehr nach neuen Videos. Ist allen egal. Da hat Rainer natürlich noch weniger Lust, irgendwas zu machen. Diese YouTuber sind als Menschenschlag ja alle feige wie Scheiße. Immer schön vorsichtig, bloß nichts Falsches sagen, lieber leise treten und Kreide fressen, sonst fällt man noch in Ungnade und dann gehen die Abos zurück und die Views und aus ist's mit den leicht verdienten Schekeln. Deshalb konnte Rainer sich da auch die ganze Zeit reindrängeln und aufspielen und ein großes Maul riskieren, von diesen eierlosen Schleimern hat ja keiner das Rückgrat, ihm mal die Wacht anzusagen. Aber Ed Sattler hat einer von diesen minder bemittelten Leckerschen endlich gepeilt, dass es völlig ungefährlich ist, auf Rainer rumzuhacken, weil Rainer halt keine Lobby hat, keine Verbündeten, keine Sympathisanten, erst recht keine Fanbase. Er ist wirklich ganz genau wie damals die fette, verpickelte Streberleiche aus der 9B, die immer so leicht nach Pisse gestunken hat. Das absolute Opfer. Das letzte Glied in der Nahrungskette. Auf dem dürfen sogar solche Beta-Lockers wie Victor noch rumhacken und ernten dafür nicht etwa Kritik, sondern noch johlenden Applaus von ihren Fans, die es genau wie Victor halt einfach nicht lassen können, sich diebisch darüber zu freuen, dass endlich mal nicht sie, sondern jemand anders ganz unten liegt. Iblali neuer bester Mann im Game, immer weiter so. 20.2 Gronkh. Sie lassen ihn halt nicht in Ruhe, den armen Onkel. Er hat damals mit deutlich sichtbarer Furcht im Nacken eindringlich gebeten, nicht mit dem Drachenlord in Verbindung gebracht zu werden, denn Rainer ist schlecht fürs Geschäft. Weil dieser aalglatte Feigling aber ungefähr so viel Durchsetzungsvermögen hat wie eine Musiklehrerin, und ziemlich genau dasselbe Zielpublikum bespielt, finden seine Gronkhs das voll lustig, ihm immer wieder mit dem Rainer zu kommen. Onki Gronkh, erzähl doch mal vom Drachenlord. Findest du den auch doof? Findest du, man darf den ärgern? Nach Gronkhs Selbstverständnis ist er Unternehmer, oder Mediengestalter oder sonst was Hochtrabendes. In Wirklichkeit ist er Werbenutte. Da bewegt er sich zwar in der Escort-Klasse, aber Arsch hinhalten und schön abschlucken muss er trotzdem, die kleine, dreckige Fotze. Ganz egal, was er anfängt, in welcher Branche er sich betätigt, wie genau seine Tätigkeit aussieht, es läuft immer darauf hinaus, dass er Schuljungen das Taschengeld abschmeichelt. Inzwischen muss er sie nicht mehr direkt anbetteln, zu schade, das Spendengeld direkt anzunehmen ist er sich freilich noch lange nicht, sondern darf sie überreden, ihr Geld für die Scheiße rauszuwerfen, die er ihnen anpreist, aber Männchen machen muss er natürlich trotzdem den lieben langen Tag lang und zu melden hat er selbst genau nichts. Den dicken Max markieren, der mit deutlichen Worten auf den Tisch haut, das kann er sich nur erlauben in solchen Fällen, in denen der Zivilkonsens gar keine andere Meinung zulässt, aber auch nur dann. Es muss schon einer sehr deutlich Heil schreien und das auch mehrfach wiederholen, so dass kein Irrtum möglich ist, bevor er von Gronkh gesagt kriegt, er möge sich verpissen. Bitte. Gronkh hat weniger Profil als ein Rennschlappen nach dem Grand Prix. Die reine Projektionsfläche. Weil er von Natur aus ein eierloser Leisetreter ist, macht ihm das auch gar nichts weiter aus. Die war schon immer so. Einer von den unauffälligen Mitläufern. Tagsüber dadeln, Mama keinen Kummer machen, durchmogeln, um 11 ins Bett. Ab erst beim zweiten Anlauf geschafft, zu dumm oder zu wenig Selbstvertrauen fürs Studium. Also Ausbildung zum Telefonerschließer oder Knöpfchendrücker, natürlich ohne Suff oder Mädchen, dazu ist ja später bestimmt noch Zeit genug. Vielleicht. erstmal mit diesem Internet-Dingens selbstständig machen. Und früh lernen, genau das zu tun, was von ihm erwartet wird und bloß keinen Eigensinn zeigen, denn der ist schlecht fürs Geschäft. So kommt es auch, dass dem Feigling sofort der helle Schweiß auf die Stirn tritt, wenn er mit einem kontroversen Thema konfrontiert wird. Könnte ja sein, dass er was Falsches sagt, das wäre aber schlecht fürs Geschäft. Also lieber nicht sagen. Und wenn er sich nicht länger rauswieseln kann, dann greift er zur nächstliegenden Plattitüde. Einer wie Gronkhoft bestimmt nicht im Internet zum Heeden auf. Lieber auf die Seite des armen Mobbing-Opfers schlagen, das zeigt bestimmt Zivilcourage. Oder? Wenn nur nicht alles so schwer wäre. Ist ja nun mal so, dass Rainer zwar ein dicker, fetter Fanboy ist, von seinem Idol aber bestenfalls ignoriert und schlimmstenfalls abgewatscht, Spam, wurde. Aber Gronk ist eben zu profil und eierlos, um wirklich gegen jemanden wie Rainer klare Kante zu zeigen. Außerdem hat er schon so lange so viel fremdes Taschengeld eingeheimst, dass er inzwischen glaubt, er habe einen Erziehungsauftrag. Die Erfüllung dieses selbst erteilten Auftrages sieht bei Gronk in seiner unvorstellbaren Einfallslosigkeit halt so aus, dass er als Signalverstärker für erzflache Plattitüden fungiert, die er seinem Kinderpublikum mitteilt, als habe er soeben den Parmesan erfunden. Alle Menschen sind gleich, Gewalt ist keine Lösung, Mobbing ist böse. So faustbittige Lügen halt, die nur Kinder glauben. Weil er nicht durchsetzen kann, dass man ihn mit Rainer verschont und er zu feige ist, ihn zu verdammen, muss halt irgendwas her, das an Rainer lobenswert ist. Irgendwas. Bitte. Und weil ihm Part-out nichts einfallen will, Kreativität ist wirklich nicht seine Stärke, übernimmt er halt Rainers Idiotenlogik. Immerhin hat Rainer tolle Qualitäten als Einstecker, denn er macht unbeirrbar weiter, das ist doch schon was. Dass das vor allem ganz furchtbar und ganz furchtbar blöde ist, fällt Gronk natürlich nicht ein. Als das Hirn verteilt wurde, war der Grab Kreide holen. Seine vermeintliche Sympathie für Rainer ist nichts weiter als ein weiteres aus der Feigheit geborenes Lippenbekenntnis zum Gutmenschentum. Davon überzeugt ist der Lumpenhund natürlich nicht. Der war in seinem Leben noch nie von irgendwas überzeugt. Ihr nehmt den bärtigen Kindergeburtstagsunteralter alle für voll und das ist euer Problem. Der Erotik hat Rainers Karriere nicht verfolgt. Ja, er kennt ihn, wie man Rainer halt so kennt, wenn man sich in deutschsprachigen Junau- und Witterkreisen bewegt. Dann kriegt man mit, dass es da diesen fetten Dummkopf namens Rainer Ackerdrachenlott gibt, der sich nach Kräften lächerlich macht und deshalb gehänselt wird. Dann kriegt man ein paar Zitate mit, haut kein Organ, hast keine Emotion, Auto, der wo fährt, prügel raus. Mit Lüde. Fertig. Wenn man diese Zitate verwendet, freuen sich alle, die sie erkennen und feiern das total, heißt, erhöhen die eigene Breitenwirkung. Allen anderen ist das weitgehend egal. Kein vernünftiger Internetnutzer, und besonders keiner, der im Netz seine Kohlen kassiert, will mehr über Rainer wissen oder ihm näher kommen. Mehr als solche Zitate kann und will also der Kinderbuspässer mit dem Bart auch nicht raushauen. Wäre ja auch schön doof. Man darf nicht denselben Fehler machen wie Rainer. Nur weil einer mal Metal-Leute sagt, ist er nicht an Rainer interessiert und weiß auch nicht mehr über ihn, als in drei Sätze passt. Nur weil Rainer die Lebens- und Schaffensgeschichte seiner Idole kennt, ist das nicht auch andersrum so. 20.3 Kuchenpf. Kuchen TV ist ein dummer kleiner Junge, der sich anmaßt, über andere dumme Kinder auf YouTube Gericht halten zu dürfen. Dabei genügt er selbst in keiner Weise den Ansprüchen, die er an andere stellt. Außerdem zeigt er eine schon rheinisch anmutende Selbstüberschätzung, darauf hat Gunter, der erzblöde Schweizer, ja bis zum Überdruss herumgeritten. Kuchenspast ist Schulversager und hat eine Ausbildung zum Türstopper abgebrochen, bezeichnet sich selbst aber als hochbegabt und den besten Türstopper, den die Welt je sah. Schuld an seinem Versagen hat natürlich nicht sein großes Maul, sondern Lehrer und Ausbilder, die seine Großartigkeit einfach nicht erkennen wollen, die verdammten Heide. Für den Kuchenjungen wie für Rainer ist YouTube die letzte Chance, ein bisher ziemlich verkorkstes Leben noch auf die Erfolgsstraße umzulenken, ohne wirkliche Arbeit tun zu müssen, wofür beide nicht nur zu faul, sondern auch zu blöde sind. Das ist auch der Grund, warum er diese Idiotenplattform viel zu ernst nimmt. Und weil er eine dumme Aufmerksamkeitshure mit großem Maul ist, glaubt er, seine Abozellen seien der Beleg für die Existenz eines Publikums, das Interesse an seinen völlig unreifen Schulabbrecheransichten hat. Außerdem macht er es wie Günther Jauch. Sucht sich auf der Idiotenplattform so richtig ausgemachte Torbosch-Basuten raus, stellt sich neben die und freut sich noch, dass er dabei gut abschneidet. Aber Spasuten auf YouTube zu überholen ist nun wirklich wie Fische aus dem Eimer angeln, da verdient keiner ein Goldsternchen für. Kuchenjunge klebt sich die Goldsternchen dann einfach selbst ins Heft. Und deshalb mag man ihn nicht. 20.4 Schnappi. Ach, der Schnappi. Früher war er als Moderator gewissenhaft und um sowas wie Qualitätssicherung bemüht. Seinen fleißigen Einsatz fürs Gemeinwohl hat man gar nicht mitbekommen, weil er sich bescheiden im Hintergrund hielt und die Qualität seiner Arbeit für sich sprechen ließ. Und heute? Den Dreck und Spam lässt er nicht nur einfach stehen, nein, er scheißt selber gröhlend auf den größten Haufen, bettet in einem fort nutzlose und unsinnige Einzeile, rübelt die anderen Nutzer an, frontet völlig unprovoziert in der Gegend herum, ist ständig nur am Meckern und scheint insgesamt restlos verbittert und vollkommen verbiestert zu sein. Wortwahl, Rechtschreibung und Zeichensetzung seiner Posts lassen außerdem den Schluss naheliegen, dass er häufig genug besoffen wie 100 Neger-Gugas hier schreibt. Das hat die Beschäftigung mit Rainer, und mit den Leuten, die sich mit Rainer beschäftigen, also aus Schnappi gemacht. Einen pflichtvergessenen, frustrierten, aggressiven, rüpplerhaften Trunkenbold. Das Game scheint nichts für zart besaitete Schöngeister zu sein. Oder es bringt einfach das Schlechteste in jedem hervor und manche hat mehr Schlechtes in sich als andere. Es ist einfach nur traurig. Schnappi, liebe, pflichtbewusster, emsiger Schnappi, komm zurück. Ich vermisse dich. Und lass endlich die Sauferei sein, du altes Saufloch, das macht dich vollkommen kaputt. Rollo, alle.